Kollegen beginnen und ich darf Ihnen das Wort erteilen. Dankeschön. Der deutsche Katholizismus konstituierte sich in der Zeit von 1870 bis 1914 aus drei großen organisatorischen Bereichen. Die Amtskirche, der politische Katholizismus, das heißt praktisch die Zentrumspartei, und drittens die Verbände, diese alljährlich zusammengefasst und repräsentiert durch die Generalversammlungen, die sogenannten Katholikentage. Zentrum und Verbände entwickelten in jener Zeit ein so starkes Eigengewicht, ein erheblicher Unterschied zu Italien, dass die Amtskirche bisweilen hinter ihnen zurücktrat, vor allem in den Augen der Nichtkatholiken. Besonders stark und zahlreich waren die katholischen Verbände. Verbände sind bekanntlich organisierte soziale Handlungseinheiten mit klar umrissenen Interessen und Funktionen. Sie gehören zu den typischen Bestandteilen des sozialen Lebens im Zeitalter von Industrialisierung, Parlamentarisierung und Demokratie. Der hierzu behandelnde Verbandskatholizismus umfasst demnach jene Verbände und Vereine, die aus der allmählichen Emanzipation der Katholiken und ihrer allmählich aktivierten Beteiligung am Leben der modernen Gesellschaft erwachsen sind. Daneben gab es weiterhin auch Vereine älteren, frömmeren, amtskirchlicheren Typs wie Bruderschaft und Gebetsvereine. Sie seien hier nur erwähnt, weil auch sie einen gewissen, im Einzelnen schwer zu fassenden Ort innerhalb der katholischen Bewegung gehabt haben. Dass Deutschland das klassische Land des Verbandskatholizismus gewesen ist, hat seine Hauptursachen wohl in der spezifischen sozialen wie numerischen Situation der Katholiken in diesem Land. Schon infolge der konfessionellen Spaltung konnten sie sich nie mit der Gesamtnation identifizieren. Sie waren eine Minderheit und wurden eine solche erst recht im 19. Jahrhundert durch die großen politischen Entscheidungen von 1803, 1806 und 1866. Diese Entscheidungen konditionierten ihr soziales Verhalten und legten Zusammenschlüsse zur Verteidigung der eigenen Interessen nahe. Zugleich aber waren und blieben die Katholiken eine so starke, wie wir gestern schon hörten, in einigen Regionen bestimmende Minorität, dass sie sich innerhalb der Gesamtgesellschaft erfolgreich organisieren konnten und sich gegenüber gegnerischen Tendenzen durchsetzen konnten. Dass die Vereinsbewegung im hierzu behandelnden Zeitraum ihre stärkste Verbreitung und ihre größte soziale Effizienz erreichte, lag wohl ebenfalls in der spezifischen historischen Situation begründet. Erstens hatte die Auseinandersetzung mit dem Liberalismus, die in den 50er und 60er Jahren beginnt, den Zwang zur Organisation nahegelegt. Zweitens hatte der konzentrische Angriff der gegnerischen Kräfte im Kulturkampf die Notwendigkeit solcher Zusammenschlüsse besonders deutlich gemacht. Bisweilen stellten solche Zusammenschlüsse eine direkte Reaktion dar, wie etwa die Gründung der Börsgesellschaft im Jahre 1876 als Antwort auf die Ausschließung der Katholiken vom wissenschaftlichen Leben. Drittens erleichterte sodann der Verteidigungssieg im Kulturkampf und der allmähliche Abbau dieses Kulturkampfes in den 80er Jahren eine partielle, allmählich fortschreitende Integration der Katholiken in viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, auch in die neuartigen Bereiche der Industriegesellschaft. Es lag nun erst recht nahe, für alle diese Bereiche konkrete, der jeweiligen Sache adäquate Organisationen zu schaffen. Der bürgerliche Charakter, welcher die Vereinsbewegung zwischen 1848 und 1870 geprägt hatte, reichte nun nicht mehr aus. Man musste versuchen, die Masse der Kleinbürger und der Arbeiter mit zu erfassen und zu aktivieren. Über den vorwiegend mittelständisch konservativen Charakter, den die Bewegung bis dahin gehabt hatte, ging man nun hinaus. Die großenteils adelige Führungsschicht trat zurück. Anhänger einer neuen, demokratischeren Gesellschaftsform, die auch die entsprechende Agitation und Demagogie anzuwenden und mit den Tendenzen aktiver Sozialreform zu verbinden wussten, beherrschten mehr und mehr die Szene. Viertens, in Deutschland Bismarcks und der wilhelminischen Zeit entwickelte sich ohnehin eine Vielzahl von Interessenverbänden, die unabhängig von der Regierung und neben den Parteien die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungen zunehmend mitbestimmten. Für die Ausbreitung der katholischen Verbände war diese Gesamtsituation sehr günstig. Diese Gesamtsituation, die meines Erachtens auf dem Weg zur politischen Demokratie darstellt und die erkennen lässt, dass trotz der rückständigen konstitutionellen Strukturen des Reiches der Modernisierungsprozess, der politische Modernisierungsprozess in Gang gekommen ist. Das ist also eine etwas andere Sicht, als sie etwa in den Arbeiten von Wähler und seiner Schule über das Bismarckreich sichtbar wird. Die in den Jahrzehnten nach 1880 zu größter Breitenwirkung gelangte Vereinsbewegung ist, wie gesagt, vielgestaltig und diffus. Der zeitgenössische Überblick, den Wetzer und Weltes Kirchenlexikon im 12. Band aus dem Jahre 1901 gibt, reicht dort von Seite 711 bis 759. Dazu ist der Verbandskatholizismus in vielen seiner Bereiche nur unzureichend erforscht. Vor allem fehlt eine kritische Gesamtdarstellung. Zur Information unerlässlich bleiben daher die bekannten Werke von Ritter und Buchheim. Daneben ist auf die Werke zur Zentrumsgeschichte zurückzugreifen, von Bachem bis Morsay. Außerdem wird wohl demnächst aus der Schule von Herrn Repken die eine oder andere Arbeit zur Aufhellung dieses Verbandskatholizismus zu erwarten sein. Da ich selbst keine spezifischen Forschungen zur Geschichte der Verbände angestellt habe, kann ich daher hier nur versuchen, einen Überblick zu geben. Dabei ist es jedoch unvermeidlich, gelegentlich in andere Themen unseres Convenio einzugreifen, so in den sozialpolitischen, bitte Herrn Isalo um Verständnis und Entschuldigung, denn gerade die Ausweitung der Vereinstätigkeit in der uns interessierenden Zeit erfolgte ja vorzüglich in die sozialpolitische Dimension, die freilich von Anfang an integrierender Bestandteil der katholischen Bewegung gewesen war. Auch ist wohl schon an dieser Stelle das Verhältnis der Vereinsbewegung zu den beiden anderen Größen im Katholizismus, zur Amtskirche und politischem Katholizismus, ganz kurz zu skizzieren. Während die Zentrumspartei in Auseinandersetzungen, von denen uns gewiss Herr Weber berichten wird, ihre politische Unabhängigkeit von der Hierarchie erkämpfte, war die Vereinsbewegung, wie wir im Einzelnen noch sehen werden, eigentlich von Anfang an und sehr lange ein wichtiges Element in der ultramontanen Bewegung. Sie verfocht mehr oder minder den autoritären Zentralismus, wie ihn die Kurie Pius des IX. Geformt hat. Sie entwickelte sich in enger Anlehnung an den Papst und an die ihm ergebenen Bischöfe. Der Seelsorgsklerus hatte direkten Einfluss auf die Vereine, nicht nur, weil er Präsides und geistliche Berater stellte, gelegentlich stellte er auch die Organisatoren der eigentlichen Vereinsarbeit. Von hier ergibt sich ein ambivalentes Verhältnis der Vereine zum politischen Katholizismus. Einerseits hat nur die Abstützung durch die katholischen Vereine, das rasche Erstarken der katholischen Parteien, besonders des Zentrums, in den Jahren um 1870 bewirkt. Auf den katholischen Organisationen beruhte auch weiterhin die Stärke der Partei und die relative Konstanz ihrer Wählerschaft. Andererseits bestand die Führung des Zentrums auf der Eigenständigkeit der Politik. Sie ging pragmatisch vor und nur auf der Grundlage der bestehenden Verfassung. Eine Gestaltung des gesamten sozialen Lebens aus katholischen Prinzipien, die viele in den Vereinen lange anstrebten, musste der Zentrumsführung fernliegen. Das Zentrum musste daher gerade in den Jahren des Kulturkampfes einige Distanz halten von der Vereinsbewegung, die oft sehr intransigent im ultramontanen Sinne auftrat. Die Gefahr einer Itio in Partes haben aber dann der Zentrumsführer Windhorst und einige seiner Mitarbeiter gebannt, indem sie sich nach dem Abflauen des Kulturkampfes aktiv an der Vereinsbewegung beteiligt haben und diese darüber weitgehend in eine gemäßigtere, reformistische, modernisierende Richtung gelenkt haben, in jene Richtung, die in den Volksverein und in die christlichen Gewerkschaften eingemündet ist. Die seitdem neu entstandenen Verbände oder die seitdem zustande gekommenen überdiözesanen Zentralen, aber auch deren geistliche Führer und Mitglieder, haben denn auch gegenüber den Bischöfen eine starke Eigenständigkeit entwickelt, die sich zum Beispiel im Gewerkschaftsstreit klar durchgesetzt hat. Vor allem die demokratisierende Tendenz, wie sie der Volksverein entwickelt hat, wurde von den konservativeren Mitgliedern des Episkopats und von der römischen Kurie abgelehnt. Zu erwähnen ist hier ebenfalls bereits die katholische Presse, die großenteils vom Zentrum, daneben aber von der Vereinsbewegung getragen wurde. Gewiss hat man mit Recht die großen Blätter, die Berliner Germania, die Kölnische Volkszeitung, die Augsburger Postzeitung, als selbstständige Mächte bezeichnet. Aber es ist doch im Einzelnen genau zu untersuchen, bei ihnen und erst recht bei den nur regional verbreiteten Blättern der zweiten Garnitur, wie stark der Einfluss von Vereinen und Verbänden oder wie stark der Einfluss der Partei auf diese Blätter gewesen ist. So, dann müssen wir hier in unserem Überblick über 1870 weit zurückgreifen. Wenngleich die Vereinsbewegung nach 70 durch größere, alle Klassen einbeziehende Breitenwirkung wie durch demokratischere Tendenzen neue Züge entwickelt hat, so war sie doch eine folgerichtige Fortsetzung des früher Begonnenen. Dabei wird eine erstaunliche Kontinuität deutlich, die zum Beispiel größer ist als im politischen Katholizismus. Die Vereine waren von Anbeginn an konstitutiver Bestandteil der katholischen Bewegung, welche bekanntlich von unten entstanden, nicht etwa von der Hierarchie gemacht worden ist. Spätestens in der Zeit der Kölner Wirren, 1837 bis 42, also der ersten Auseinandersetzung mit dem älteren preußischen Staatskirchentum, hat diese Vereinsbewegung ihre ersten festen Formen angenommen, etwa im Clemens-August-Verein, der nach dem von der preußischen Regierung verhafteten Kölner Erzbischof Clemens August von Droste-Fischering benannt worden ist. Über der Beilegung dieses ersten Konfliktes, über eine Art von Ausgleich zwischen Kirche und Staat in Preußen 1841, ist es dann zu einer weitgehenden Gewährung der Kirchenfreiheit gekommen und der damals nach Köln geschickte Koadjutor, spätere Erzbischof von Geißel, der den Typ des ultramontanen Bischofs darstellt, sein Amt in enger Anlehnung an Rom und die Nunziatur führte, dieser Mann ist auch einer der großen Förderer der von unten aufgestandenen Bewegung geworden, der sie gewissermaßen in sein und Roms hierarchisches Konzept eingebaut hat. Innere Uniformierung, organisatorische Ausweitung, Aktivierung der Reserven, die der Kirche geblieben waren, waren die Anliegen, die Geißel und die mit ihm aufsteigende junge Bischofsgeneration verfolgt. Dazu gehörte der Aufbau von Vereinen, die Gründung des Borromäusvereins im Jahre 1844, welcher der liberalen Literatur katholische Bücher entgegensetzen sollte, bildete einen Anfang. Charakteristisch dabei ist sowohl die soziale Schichtung der Gründer, Dieringer, Theologieprofessor, Max von Lohe, Exponent des rheinischen Adels, August Reichensperger, Exponent jener bürgerlichen Honoratioren, die dann die katholische Bewegung führen. Charakteristisch ist vielleicht auch die Bezeichnung, die retrospektiv erscheinende Bezeichnung Borromäusverein. Man sucht sich eben ganz in kirchliche Formen, in traditionelle Formen zu integrieren und heilige Patrone für die neuartige Tätigkeit zu erhalten. Schon in den 40er Jahren entstanden zudem viele lokale Vereinigungen mit karitativen Zwecken. Es kam damals zur Vorbereitung und zur Errichtung der ersten katholischen Krankenhäuser, die erleichtert worden war durch die ebenfalls seit 1841 möglich gewordene Rückkehr der Orden. Stimulierend wirkten am Anfang genuin kirchliche Ereignisse wie etwa diese berühmte, vielbehandelte Trierer Wallfahrt zum Heiligen Rock 1844, die eine ungewohnte Demonstration des erstarkenden Katholizismus gebildet hat und die Kampfperiode der Kölner Wirren, also diesen ersten Kulturkampf, abschloss. Gerade diese Wallfahrt wurde kürzlich Gegenstand einer sozialgeschichtlichen Untersuchung von Wolfgang Schieder, die zu einigen sehr wichtigen soziale Zusammenhänge aufdeckenden Ergebnissen jedoch, wie mir scheint, zu einer sehr einseitigen Gesamtwertung kommt. Schieder, der die bisherigen Arbeiten großenteils ignoriert oder ganz oberflächlich, bisweilen auch verfälschend einbezieht, verfällt nämlich jener Haltung, die heute ja oft begegnet, die eben nur die sozialökonomischen Elemente gelten lässt und in der aufstehenden katholischen Bewegung nur Systemerhaltung und nur Abwehr der Revolution sieht. Nun wird man aber wohl sagen müssen, dass die vielseitigen, zunächst karitativen, sodann sozialreformerischen Kräfte dieser Bewegung nicht ausgeklammert werden dürfen. Die armen Leute sind meiner Ansicht nach damals nicht nur deshalb den Pfarrern gefolgt, weil die Pfarrer ihnen als Lohn für hiesige Leiden den Himmel versprachen, sondern weil die Pfarrer die ersten waren, die eben mit diesen lokalen Organisationen karitative Werke errichteten und in die Vakuen wieder eintraten, welche die Säkularisation geschaffen hatte und welche der zunächst noch absolutistische, dann liberale Staat nicht zu füllen vermochte. Der zweifellos von Anfang an vorhandene sozial-konservative Kreis ist also nur einer und nicht der entscheidende Zug, der einzig entscheidende Zug der Bewegung. Die fast gleichzeitige Begründung der sogenannten Elisabeth-Vereine, also karitative Tätigkeit unter Frauen, die ersten deutschen Filialen des Vinzenz-Vereins, unterstreichen dieses ursprünglich karitative Anliegen der katholischen Vereinsbewegung. Immerhin fallen daneben noch in die 40er Jahre die Anfänge der katholischen Studentenverbindung. Entscheidend für das Erstarken der katholischen Vereinsbewegung war sodann die Revolution des Jahres 1848 mit der Gewährung von Vereins-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Die meisten deutschen Katholiken haben wohl die Wende im Frühjahr 1848 begrüßt, denn sie waren der Reichstradition verhaftet, wünschten daher eine nationale Einigung. Sie begrüßten den Sturz des polizeistaatlichen Regimes, welches die Kirche bedrückt hatte. Und im Rahmen der Märzbewegung ließen die alten kirchlichen Freiheitsforderungen sich legitim und stark vertreten. Sehr schnell erfolgten damals im Frühjahr 1848 zahlreiche Neugründungen in verschiedensten Teilen Deutschlands. Das gemeinsame Ziel war, den Katholizismus zu einer effektiven Aktionseinheit und dazu zu dauerhafter Autonomie gegenüber den Regierungen zu führen. Im erhofften Nationalstaat sollte der katholische Volksteil den seiner Stärke angemessenen, seit der Säkularisation verloren gegangenen Einfluss zurückgewinnen und zu den Ebenen, auf denen sich die katholischen Aktivitäten im 48er Jahr entwickelt haben, gehörte eben sehr stark die der Vereinsbewegung, die vor allen Dingen von den Kreisen, den bereits bestehenden Kreisen in Mainz und in Köln ausgegangen ist, wobei charakteristische Unterschiede bestehen. Gerade am Niederrhein in Köln werden eben nicht nur die Forderungen nach Kirchenfreiheit, sondern auch manche Anliegen des politischen Liberalismus verkündet. Es kommt also da zu einer partiellen Gemeinsamkeit zwischen politischem Katholizismus und politischem Liberalismus. Und diese Vereine und die von ihnen gegründeten Wahlkomitees haben dann erheblich dazu beigetragen, dass eben in die Frankfurter Nationalversammlung, wie Sie ja für das Rheinland erforscht haben, eben eine relativ große Zahl von katholischen Abgeordneten gewählt worden sind. In diesem großen nationalen Aufbruch, der also zu diesen vielen Vereinen führte, ich habe die Zahl nicht präsent, wie viele es bereits im Sommer waren, sie wird mir gleich irgendwo einfallen. Also schon in diesem Aufbruch des Frühjahrs und Sommers 48 entstand die Initiative zu einer gemeinsamen Veranstaltung des deutschen Katholizismus. Der Mainzer Domkapitular Lennig, der an der Spitze der Mainzer Vereinsbewegung steht, hat diesen Vorschlag im Sommer 48 gemacht und Anfang Oktober 1848 hat dann dieser erste Katholikentag, diese erste Generalversammlung der katholischen Vereine in Mainz stattgefunden. Es charakterisiert seine Struktur, dass ein Laie, der badische Politiker Buss, der zu den Begründern des sozialen und des liberalen Katholizismus in Baden gehört, dass dieser Laie den Katholikentag präsidierte, während der Bischof von Mainz an den eigentlichen Veranstaltungen nicht teilgenommen hat. Es sei erwähnt, dass Döllinger hier wie an einigen weiteren Katholikentagen noch sehr aktiv teilgenommen hat und dass Döllinger sowohl das nationale wie auch das nationalkirchliche Element in diese Diskussionen hineingetragen hat. Der Mainzer Katholikentag hat aber vor allem für den deutschen Katholizismus eine nachhaltige Integrationskraft entwickelt. Seine wichtigsten konkreten Ergebnisse waren die Gründung einer Gesamtorganisation des katholischen Vereins Deutschlands und kirchenpolitische Beschlüsse, die sich ebenfalls nicht eigentlich gegen die Throne, sondern nur gegen das Staatskirchentum richteten und über die Freiheit des Bekenntnisses hinaus rechtsstaatliche Normen forderte. Der katholische Verein, der offenbar stark nach dem Vorbild der irischen Catholic Organization O'Connells ausgerichtet war, sollte von Laien geführt bleiben und sollte neben den kirchlichen auch nationale rechtsstaatliche Ziele verfolgen. Es wäre zu fragen, ob es damals in dieser Zeit um 1848 bei den führenden Akteuren Kenntnis vom italienischen Neoguelfentum gegeben hat, ob Vorstellungen, wie sie hier in den Kreisen um Gioberti entwickelt worden sind, die deutsche Entwicklung mit beeinflusst haben. Bisher kann ich das nur als Frage stellen, denn ich habe bisher keinen Anhaltspunkt für eine solche direkte Information gefunden. Die zunehmende Kirchenfeindlichkeit in Anführungszeichen vieler Liberalen, das Scheitern der Nationalversammlung in Frankfurt und auch das darauf folgende Anbranden eines revolutionären Radikalismus ließen dann aber in der Vereinsbewegung, in der katholischen Vereinsbewegung bezüglich der politischen Ziele Unsicherheit aufkommen. Auf den beiden nächsten Katholikentagen, die schon 1849 in Breslau und Regensburg stattfanden, wurden die politische Neutralität und die Konzentration der Kräfte auf kirchliche Anliegen beschlossen. Die 1848-49 aufgetretenen Gegensätze zum politischen, ideologischen und wirtschaftlichen Liberalismus. Die ökonomischen Verhältnisse haben da zweifellos eine große Bedeutung, weil die katholische Vereinsbewegung den Mittelständler, Kleinbürger, Bauern vertrat, also alle diese Schichten, die vom bürgerlichen Wirtschaftsliberalismus nicht erfasst oder zumindest vordergründig geschädigt wurden. Diese Gegensätze zum Liberalismus und die dadurch geförderte Anlehnung der Katholiken an die inzwischen in Gaeta umgeformte römische Kurie und an die doch seit 1848 vorherrschende zum Syllabus führende Reaktion hatten folgenschwere Konsequenzen. Die Führer des deutschen Katholizismus versuchten zwar fortan, die 1848 errungenen Freiheiten zu erhalten und in allen deutschen Staaten durchzusetzen, zugleich aber vollzogen sie eine Distanzierung von Liberalismus und Demokratie und die Hinwendung zu konservativen Konzeptionen. Nach römischem Vorbild verbreitete sich unter den Führern der deutschen katholischen Laienbewegung die Überzeugung, dass nur eine monolithische Kirche die große Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist, mit Liberalismus, Rationalismus und Atheismus bestehen könne. Die Führung der katholischen Bewegung ging mehr und mehr an die Kreise in Mainz und München über, die in der ursprünglichen, sehr vielgestaltigen katholischen Bewegung die konservativere Position vertreten hatten und die nun die Abkehr vom Liberalismus am konsequentesten vollzogen und in ihren weitreichenden Organen im Mainzer Katholik, herausgegeben von Heinrich und Mufang, und in den berühmten historisch-politischen Blättern von Josef Edmund Jörg diese Abwendung vom Liberalismus wirkungsvoll propagiert haben. Es kommt eben in den 50er und 60er Jahren zu der großen Auseinandersetzung, mit der der Kulturkampf ja eigentlich beginnt, wobei schwer zu entscheiden ist, wo die größere Verantwortlichkeit liegt. Der Liberalismus hat in Deutschland früher als anderswo jene aktive, ähnlich wie in der Schweiz, wenn ich recht sehe, diese aktive Katholiken- und Kirchenfeindlichkeit entwickelt, eine große liberale Offensive, die mit der Säkularisierung von Staat und Gesellschaft die Kirchen in ein Ghetto zurückbringen will. Andererseits hat dieser sich konservativ verfestigende Verbandskatholizismus seinerseits aus der Defensive heraus eine Gegenoffensive entwickelt, sodass wir in den 50er und 60er Jahren zwei Kräfte einander gegenüberstehen sehen, zumindest in den deutschsprachigen Ländern, deren allmählich sich steigernde und auf alle Gebiete übersteigender Gegensatz eben den Kulturkampf der 60er und 70er Jahre konstituiert hat. Auch in der nationalen Frage, die ja in Deutschland wie in Italien seit den 50er Jahren die weiteste Kreise bewegt hat, seit 48 weiteste Kreise bewegt hat, breitete sich nunmehr der Gegensatz zwischen Liberalen und Katholiken aus. Die Mehrheit der Liberalen, protestantischer Herkunft, tendierte nun aus Gründen, die wir hier nicht erörtern können, mehr und mehr zur kleindeutsch-preußischen Lösung, weil im Sinne jener Realpolitik, die damals konzipiert wurde, der preußische Staat noch am ehesten die Voraussetzungen für eine zeitgemäße Modernisierung zu bieten schien, während die deutschen Katholiken und ihre Organisationen am großdeutschen Reichspatriotismus festhielten und zugleich auch in der gestern schon erwähnten Konfrontation am Kirchenstaat festhielten und sich damit in einen zusätzlichen Gegensatz zum Liberalismus setzten. Und wahrscheinlich nicht anders konnten, als sich in diesen Gegensatz zu setzen. Zwischen 1850 und 1870 haben insgesamt 17 Katholikentage stattgefunden und das auf den ersten Generalversammlungen begonnene fortgesetzt. In zuvor unbekanntem Maße wurde über diese Vereinsbewegung die Laien an den kirchlichen Aufgaben beteiligt. Auf den Katholikentagen sind die meisten Vereine gegründet worden. So schon 1848 in Mainz auf Anregung von August Reichensperger der Vinzenzverein und 1849 auf Betreiben Döllingers in Regensburg der Bonifatiusverein, während der Vinzenzverein karitative Tätigkeit in großem Umfang betrieb, sollte der Bonifatiusverein, dessen erster Präsident Graf Josef Stolberg, der Sohn des bekannten Konvertiten wurde, die Gemeinden in der Diaspora, also in den evangelischen Gebieten Deutschlands, unterstützen. Durch die freiere Vereinsgesetzgebung von 1848 FF begünstigt, konnte sich nunmehr auch in den 50er Jahren der Gesellenverein Kolpings in weitestem Maße ausdehnen. Ihr Gründer Adolf Kolping war ein praxisbezogener Volkserzieher, der diese Bewegung dann nach 1848 zu einer über ganz Deutschland und in der Schweiz verbreiteten Organisation für junge Handwerker ausbauen konnte. Es charakterisiert gerade diese Bewegung der mittelständische Ansatz. Man suchte eigentlich die alte Gesellschaftsordnung verbessernd zu bewahren, bekämpfte Liberalismus, Kapitalismus und Sozialismus, wusste aber eigentlich auch im Kolpingkreis noch wenig Lösungen für die neuartigen Probleme der Industriegesellschaft und des Proletariats. Diese Lösungen hat in den 60er Jahren im deutschen Katholizismus der Mainzer Bischof von Ketteler als erster, wie mir scheint, wirkungsvoll formuliert, wenngleich es Vorbilder gibt, die bis auf die politische Romantik, auf die Wiener Kreise Anfang 20er, 30er Jahre zurückreichen. Aber mir scheint, dass der Schöpfer dieses eigentlich neuartigen sozialpolitischen Engagements Ketteler ist, von dem wir morgen hören werden, sodass ich mich hier mit diesen wenigen Sätzen, mit den Hinweisen, auf diese wenigen Hinweise beschränken kann. Zu den vielen Anregungen der Katholikentage gehörte unter anderem auch der zuerst 1852 erfolgte Plan, Gedanke einer katholischen Akademie, später einer katholischen Universität. Es war eine verständliche Reaktion auf die Zurücksetzung der Katholiken in den Universitäten außerhalb Österreichs und Bayerns. Ein Projekt, welches aber schon wegen des Widerstandes der Regierungen nicht realisiert werden konnte. Die eingangs erwähnten Kontroversen in der nationalen Frage und um den Kirchenstaat verschärften die Gegensätze, in die der Katholizismus geriet. Gerade die Katholikentage haben sich weiterhin zum Großdeutschtum bekannt, so wie es Döllinger 1850 in Linz erneut formuliert hat. Es ist vielleicht wichtig, gerade hier an der Grenze auch des alten Österreich zu Italien eben diesen Gesichtspunkt zu erwähnen. Nur in der Österreich einschließenden Gesamtnation, so Döllinger in jener Rede 1850, bildeten die Katholiken die Mehrheit und konnten als solche ihre von den einzelstaatlichen Regierungen beschnittenen Rechte am ehesten durchsetzen. Aber die Verbindung von ultramontaner Kirchlichkeit und großdeutsch-nationaler Zielsetzung vermochte sich nicht durchzusetzen, in dem Maße, in dem sich der kleindeutsche Liberalismus durchsetzt, etwa durch die Gründung des Nationalvereins 1859, durch die stimulierende Wirkung der italienischen Einigung, breitete sich unter den Katholiken, auch im katholischen Vereinswesen, Resignation aus. Viele Pius-Vereine lösten sich auf und der Kölner Katholikentag von 1858, verlagerte die Schwerpunkte der Bewegung noch weitaus mehr als zuvor in den sozialen und karitativen Bereich. In dieser Lage kam, wie mir scheint, dem Einsatz für den bedrohten Kirchenstaat, zu dem sich erstmals der Münchner Katholikentag 1861 programmatisch bekannte, auch eine integrierende Bedeutung zu. Vor allem freilich ließen sich die Führer und Mitglieder der Bewegung von der besonderen Solidaritätsverpflichtung gegenüber dem Papst leiten, die auf dem ultramontanen Kirchenbegriff beruhte. Durch die Tätigkeit der Michaelsbruderschaft seit 1860, durch die Abgaben des Peterspfennigs, durch Wallfahrten und Kundgebungen wurden dem Papst fortan erhebliche materielle und moralische Hilfe geleistet. In einer wohl gefährlichen Vereinfachung, die nur auf dem Hintergrund der liberalen Angriffe gegen Papsttum und Kirche verständlich wird, machte man die Freiheit der Kirche von der des Papstes und diese vom Fortbestand des Kirchenstaates abhängig. Der Aachener Katholikentag von 1862 verstärkte diese Aktivität, der gegenüber sich differenzierende Stellungnahmen wie die berühmte und viel diskutierte von Döllinger nicht durchsetzen konnte. Die allmähliche Entfernung Döllingers und seiner Freunde von der katholischen Vereinsbewegung sei hier nur erwähnt, sie ist ein sehr vielschichtiges Phänomen, hat vielerlei Ursachen. Gerade dieser Aachener Katholikentag, der am Ende der Periode vor 1870 steht, regte auch die sogenannte Casino-Bewegung an und zeigt daran sehr deutlich das, was Herr Röpken meinte, wenn er gestern sprach, davon, dass eben Vereine und Verbände für alle Lebensbereiche geschaffen wurden. Die Katholiken finden auch, die Katholiken der oberen und mittleren Schichten finden auch in geselligen Vereinen zusammen und diese geselligen Vereine hin wiederum bürgerliche Vereinigungen, die feste Veranstaltungen und Vorträge organisieren, sind es dann wiederum gewesen, die noch in den 60er Jahren jene katholische Wahlbewegung einleiteten, die gegen die liberale Vorherrschaft vor allen Dingen in Baden etwa aufgestanden ist. Ich darf vielleicht noch erwähnen, den Katholikentag in Innsbruck 1867, man hielt ja bewusst an der Zusammengang mit österreichischen Katholiken fest. Gerade dieser Katholikentag, ein Jahr nach 1866, hat sich noch einmal zum Großdeutschtum bekannt und am Beispiel Tirols die von den Liberalen bestrittene Synthese vom Deutschtum und Katholizismus beschworen. Es kommt erst danach, in den Jahren zwischen 66 und 70, zu der von Ketteler eingeleiteten allmählichen Versöhnung, einem vorsichtigen Abtasten und Versuchen der Integration in den Norddeutschen Bund. Als 1871 der Katholikentag erneut in Mainz stattfand, war die Situation, wie Sie alle wissen, durch die politischen Entscheidungen von 70-71 vollkommen verändert. Die kleindeutsche Reichsgründung war vollzogen, die ersten Symptome des Kulturkampfes waren unverkennbar, Viele der Hoffnungen von 1848, besonders die nationalpolitischen, waren endgültig dahin. Die Organisatoren dieses Katholikentages, Ketteler, Domherr Mufang, Friedrich Baudry, haben zwar bewusst an 1848 zurückerinnert, haben sich zu den damals erstrebten Freiheiten bekannt. Sie haben aber auch die Abwehr eingeleitet gegen diejenigen, die nunmehr diese Freiheiten den Katholiken zu beschränken suchten. Es ist der Katholikentag von 1841 gewesen, auf dem Ketteler, auf dem Ketteler das auch von Birke wieder herausgestellte große Referat über Kirche und Liberalismus gehalten hat, wo Ketteler die Feststellung trifft, dass Kirche und Liberalismus zusammengehen können, dass aber der deutsche Liberalismus die hegelianische Staatsvergötzung angenommen hat, dass dadurch der Liberalismus pervertiert worden ist und dass es Aufgabe der Katholiken ist, gegen diese entstehende Staatsomnipotenz sich zu wehren. Charakteristisch für den Mainzer Katholikentag ist dann auch ein sehr scharfer, seitdem auf allen Generalversammlungen wiederholter Protest gegen die Besetzung Roms, das Bekenntnis zum Unfehlbarkeitsdogma, die Absage an die altkatholische Bewegung, also wieder eine vielfache Manifestation der Solidarität mit dem Papst. Von dem Fürsten Löwenstein, der auf diesem wie auf anderen Katholikentagen ja über ein Vierteljahrhundert eine führende Stellung eingenommen hat, wurde damals schon die Gründung eines neuen, unabhängigen Vereins nach dem Vorbild des katholischen Vereins von 1848 betrieben. Ein neuer katholischer Verein, dessen Entstehung Karl Buchheim nachgegangen ist, der neben den nationalpolitischen Interessen vor allem die Rechte des Heiligen Stuhles vertreten sollte. Die Katholikentage haben weiterhin im Kulturkampf nur vorübergehend unterbrochen, jährlich stattgefunden, mit wenigen Ausnahmen bis 1913. Und die Katholikentage haben auch weiterhin in unserer Zeit eben diese Rolle der Konsolidierung und der Gründung neuer Vereine eben gehabt. Und aus dieser 1871 von Löwenstein betriebenen Initiative ist dann 1872 dieser Verein der deutschen Katholiken entstanden, dessen Zweck im Statut formuliert wurde, ich kürze etwas ab, Verteidigung der Freiheit der katholischen Kirche und Geltendmachung der christlichen Grundsätze in allen Gebieten des öffentlichen Lebens durch alle sittlich und gesetzlich erlaubten Mittel, insbesondere durch Ausübung der verfassungsmäßig anerkannten und garantierten staatsbürgerlichen Rechte. Wir hätten also in dieser Definition sowohl das, was gestern als politischer Katholizismus, wie das, was als katholische Politik bezeichnet wurde. Dieser Verein jedoch konnte sich, diese neue Gesamtorganisation, der als Gesamtorganisation intendierte Verein, konnte sich nicht durchsetzen, wegen des Kulturkampfes in Preußen keine Massenbasis erringen. Sein Präsident Freiherr von Lohe musste 1875 eine sechsmonatige Festungshaft verbüßen. 1876 hat der Verein sich aufgelöst. Gewichtiger als dieser Versuch der Errichtung einer neuen Dachorganisation wurden andere Gründungen der 70er Jahre, die gezielt auf konkrete Zeitprobleme eingegangen sind. Ich meine so verschiedene Unternehmungen wie die Görres Gesellschaft, die Bauernvereine, die zwar dem Etikett nach nicht katholisch, sondern christliche Bauernvereine waren, und die Arbeitervereine. In der durch Georg von Hertling 1876 gegründeten Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaften im katholischen Deutschland taten sich die katholischen Wissenschaftler zusammen, weil sie von der offiziellen Wissenschaftspolitik so gut wie ausgeschlossen und durch den Austritt der Altkatholiken noch zusätzlich isoliert worden waren. Die Görres-Gesellschaft, welche die Theologie bewusst ausklammerte, widmete sich in vier Sektionen der Philosophie, der Geschichte, der Rechts- und Sozialwissenschaften sowie der Naturwissenschaften. Sie wurde wohl einer der bedeutendsten wissenschaftlichen Sozietäten, die der Katholizismus überhaupt hervorgebracht hat, unter der allem Extremismus abgeneigten Führung Hertlings, hat sie den katholischen Wissenschaftlern viel von dem Terrain zurückerobert, welches ihnen sowohl liberale Intransigenz wie kurialer Autoritarismus genommen hatten. Die erste Auflage des Staatslexikons, zwischen 1887 und 1897 erschienen, versucht eben die katholische Auffassung von Recht, Staat und Gesellschaft zu formulieren. Und es ist bekanntlich ein höchst interessantes, ja von Clemens Bauer einmal durchgeführtes Unternehmen am Vergleich der verschiedenen Auflagen des Staatslexikons, die allmähliche Evolution dieser politischen und sozialen Auffassungen von den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts bis in die 50er Jahre unseres Jahrhunderts zu verfolgen. Die sozialpolitischen Vereine können, wie gesagt, hier nicht ganz ausgeklammert werden, weil sie nach Entstehung und Auswirkung eng mit der gesamten Bewegung verbunden sind. Die ersten Ansätze zu Arbeitervereinen erfolgen bereits in den 60er Jahren. Das sozialpolitische Engagement des Zentrums bestand von Anfang an. Der Antrag des Grafen Galen auf Arbeiterschutz im Jahre 1877 war einer der ersten großen parlamentarischen Initiativen zur Einführung einer Arbeiterschutzgesetzgebung. Diese zunächst sehr kleinen Arbeitervereine zerfielen im Kulturkampf, aber immerhin auf dem Aachener Katholikentag von 1879, mit dem die Beilegung des Kulturkampfes beginnt, wurde die Gründung des Vereins Arbeiterwohl beschlossen, in denen sich also vorwiegend sozialreformerische katholische Unternehmer zusammenfanden, nicht sehr viele, aber diese Gruppe, die dann durch Franz Brands und Franz Hitze, dessen Buch Kapital und Arbeit 1880 erschienen ist, geführt wurde, diese Gruppe hat dann auch in den 80er Jahren in Denkschriften an die Bischöfe die Gründung von katholischen Arbeitervereinen angeregt, die dann allenthalben erfolgt ist. Arbeitervereine, die keine direkte politische Tätigkeit entfalten sollten, jedoch eine klare Frontstellung gegen die Sozialdemokratie und als ihre Hauptaufgabe die religiös-sittliche Beeinflussung und die soziale Schulung der Arbeiter erachteten, Arbeitervereine, die dann zusammen mit den Volksvereinen und den christlichen Gewerkschaften eben diese demokratisierende, sozialreformerisch aktive Richtung gebildet haben. Die wichtigste Neugründung in unserem Zeitraum war jedoch zweifellos die des Volksvereins für das katholische Deutschland 1890, in dem sich alle diese demokratisierenden und reformerischen Tendenzen konkretisiert und zu langfristiger Wirkung gefunden haben. Diesem Sieg der gemäßigten reformerischen Richtung waren innere Kämpfe vorausgegangen. Der kulturkämpferischen Tätigkeit des 1886 gegründeten Evangelischen Bundes wollten konservative Katholikenführer, so Loey und der Bischof Corum, mit einem Leo-Verein begegnen, der auf der Ebene des Evangelischen Bundes reagieren, das heißt konfessionelle Polemik und Apologie betreiben sollte. Windthorst sah darin eine Gefährdung sowohl der Zentrumspartei, ihrer von Anfang an auf die Gewinnung von Nicht-Katholiken planenden Tendenz und wie seiner gesamten kontinuierlichen Bemühungen um Parität und um interkonfessionelle Zusammenarbeit. Seine letzte große Leistung für den deutschen Katholizismus hat wohl darin bestanden, dass diese Gründung des Leo-Vereins verzögert und erst ausgeführt wurde, nachdem Windthorst im Zusammenspiel mit den Leuten von Arbeiterwohl, also mit Brands und Hitze, eine völlige Veränderung der Zielsetzung erreicht hatte. Anstelle des konfessionellen Abwehrvereins entstand ein breiter Massenverein, der sich die politische und soziale Schulung der Katholiken zur Aufgabe stellte, die gleichen Ziele wie das Zentrum verfocht, den Sozialismus bekämpfte und sich den ersten sozialpolitischen Initiativen Wilhelms II. Gut anpasste. Hitze, August Pieper und Karl Trimborn waren die Mitkämpfer Windhorsts, welche die Ziele des Vereines sehr schnell und breit realisiert haben, durch zahlreiche Schriften, durch ebenso zahlreiche Vorträge, durch ein breites Netz von Vertrauensmännern und Beratungsstellen, durch Gewährung von Stipendien. Der Volksverein hatte 1891 bereits über 100.000, 1914 über 800.000 Mitglieder, wobei freilich die Pflichten der Mitgliedschaft bereits jeder Katholik erfüllte, der jährlich eine Mark Beitrag zahlte. Das Schwergewicht des Verbandes lag im Rheinland. Diese regionale Verdichtung war nicht zufällig, wie sich ja auch jetzt wieder aus dem großen Band von Morsay über die Lebensbilder aus dem deutschen Katholizismus herausgestellt hat, in dem ja etliche Persönlichkeiten in dieses Volksvereins behandelt worden sind, waren ja gerade im rheinischen Katholizismus mehr als anderswo die liberalen und demokratischen Traditionen erhalten geblieben. Das rheinische Zentrum war reformerischer als die Parteiformationen in anderen Landesteilen. Zwischen Zentrum, Volksverein und Arbeitervereinen bestand im Rheinland enger personeller Zusammenhang. Und die Kölnische Volkszeitung war das gemeinsame publizistische Organ dieser Gruppen. Die meisten katholischen Arbeitgeber, die ja vielfach auch dem Zentrum fernstanden, begegneten dem Volksverein mit großer Distanz. Kritisch war auch der konservative Teil des Episkopats unter Kopp und Corum, der eben vor allem die demokratische Tendenz wie die Unabhängigkeit des Verbandes von der Hierarchie verwarf. Der Volksverein erstrebte die Beteiligung der Katholiken an Staat und Gesellschaft, eine auf dem Subsidiaritätsprinzip beruhende Sozialpolitik, die freilich vor allem den Arbeitern zugutekommen sollte. Wenn man ihm vorwiegend bürgerliche Mentalität und Mitstabilisierung der bestehenden Herrschaftsstrukturen vorhält, so wie das Michael Berger 1971 getan hat, so ist das meines Erachtens ebenso einseitig wie die eingangs erwähnte Fragestellung und Beurteilung, die Wolfgang Schieder für die Anfänge der Bewegung gefunden hat. Man verkennt eben dann doch den reformerischen Charakter, der gerade diesen Teil der Bewegung erfüllt hat. Man wollte gewiss die bestehenden Verhältnisse nicht revolutionär ändern, aber man wollte sie sehr weitgehend verändern. Und von den reaktionären Kräften in Staat und Kirche sind ja christliche Gewerkschaften, Volksvereine und rheinisches Zentrum gerade deshalb so heftig bekämpft worden. Gerade die christlichen Gewerkschaften, die eben eine personell wie programmatisch untrennbare Einheit mit den eigentlich katholischen Verbänden gebildet haben. Kommen damit zum letzten Block. Aus der katholischen Arbeiterbewegung und mit maßgeblicher Unterstützung des Volksvereins sind noch in den 90er Jahren christliche Gewerkvereine entstanden, die sich im Jahre 1900 zum Verband der christlichen Gewerkschaften zusammenschlossen. Den weiterhin von Priestern geleiteten Arbeitervereinen blieb nunmehr nur die geistliche Betreuung, die Gewerkschaften übernahmen die berufsständische Vertretung der Arbeiter, obwohl vorwiegend von Katholiken getragen, waren sie interkonfessionell, wobei wieder die alte Zielrichtung Windhorst und seiner Freunde im Zentrum sichtbar wird. Um in den sozialpolitischen Kämpfen ernst genommen zu werden, wendeten sie alle gewerkschaftlichen Kampfmittel an, auch den Streik, in dem ihre konservativen Gegner, etwa der Kardinal Kopp, auf den die römische Kurie setzte, bereits eine revolutionäre Handhabe betrachtet. Die militant-atheistische Haltung der freien, das heißt der sozialdemokratischen Gewerkschaften und deren Integration in das reich verzweigte Vereinswesen der Sozialdemokratie hatten diese Neugründung der christlichen Gewerkschaften nahegelegt. Sie sollte es katholischen und evangelischen Arbeitern ermöglichen, bei voller Respektierung ihrer religiösen Überzeugung ihre wirtschaftlichen Interessen effizient zu vertreten und auf der katholischen Seite eben jenes komplette Netz von sozialen Bindungen zu erhalten, derer der Arbeitnehmer des wilhelminischen Zeitalters bedurfte. Tatsächlich sind die vom Volksverein und von der KVZ publizistisch unterstützten christlichen Gewerkschaften im Rhein- und Ruhrgebiet schnell zu einer beachtlichen Größe herangewachsen und haben im Kampf um eine demokratische Lösung der Arbeiterfrage vielleicht damals die einzige wirksame Alternative zur immerhin noch großenteils marxistischen Arbeiterbewegung gebildet. Dass die Kurie Pius X. und der konservativere Flügel des deutschen Episkopats dies nicht würdigten, sondern unnötige Kräfte in den Gewerkschaftsstreit investiert haben, gehört wohl zu den negativen Auswirkungen jener gegenreformatorischen Stimmung, von der Sie vorhin gesprochen haben. Noch etliche der nach 1870 gegründeten Verbände haben im wilhelminischen Deutschland erhebliche soziale und politische Relevanz erlangt. So etwa der Katholische Lehrerverband seit 1889, der 1897 bereits mit einigen regionalen Organisationen über 10.000 Mitglieder zählte, der Verein Katholischer Deutscher Lehrerinnen, gegründet 1885, 1898 bereits über 4.000 Mitglieder, dessen Einfluss auf die Gesamtgesellschaft vielleicht noch größer war, weil diese Lehrerinnen, damals ja noch fast alle unverheiratet, ihre gesamte Aktivität in den Beruf und in die Vereinstätigkeit investiert haben. Es ist die Frage, inwieweit das auch ein Beitrag zur Emanzipation gewesen ist, jedenfalls eine Frage, die der Diskussion wert ist. Es gibt auch alle möglichen anderen Vereinigungen, beispielsweise der Raffaelsverein zum Schutz der katholischen Auswanderer, immerhin im Zeitalter der Massenemigration ein gewichtiges Unternehmen, seinen Sitz in Osnabrück und Hamburg, ein Verein, der ja bekanntlich im Dritten Reich die Emigration von katholischen Juden mit am stärksten wirkungsvollsten finanziert hat. Es gibt seit 1897 als Zusammenschluss den Deutschen Caritasverband. Es gibt den Augustinusverein zur Pflege der katholischen Presse seit 1878. Und wenigstens erwähnt sei auch noch der in die Zeit der kolonialen Expansion passende Afrika-Verein, der sich nicht nur um die Missionen, sondern um die Abschaffung der Sklaverei bemüht hat. Es gibt seit den 90er Jahren den Deutschen Verein vom Heiligen Land, der auch irgendwo in die wilhelminische Zeit passend eine Unterstützung der katholischen deutschen Stiftung im Heiligen Land betrieben hat und bis auf den heutigen Tag betreibt. Die Abtei der Domitio Maria in Jerusalem, die heute ein großes ökumenisches Zentrum ist, wurde von diesem Verein gegründet und wird von ihm getragen. Es ist sehr schwer, eine zusammenfassende Würdigung dieser so diffusen Bewegung zu geben. Und vielleicht können wir diese Würdigung erst recht versuchen, wenn Herr Iserlo seinen Vortrag über den Sozialkatholizismus gehalten hat. Es lässt sich vielleicht ganz vorläufig sagen, dass in der konkreten Situation, der Minderheitensituation, in der der deutsche Katholizismus sich nun einmal befand, dieser Vereinskatholizismus eine legitime, zeitgemäße Antwort gewesen ist, welcher zumindest seit den 70er, 80er, 90er Jahren eben in Volksvereinen, christlichen Gewerkschaften eine, wie mir scheint, stark demokratisierend, modernisierende Tendenz gehabt hat, aus dem Volksverein und den ihm nahestehenden Formationen sind Politiker hervorgegangen, die in der Weimarer Republik entscheidend den demokratischen Flügel des Zentrums und damit die Weimarer Koalition getragen haben. Es ist wenig bekannt, es war jedenfalls bis zum Morses Band wenig bekannt, dass der am längsten amtierende Reichsminister der Weimarer Zeit, der Reichsarbeitsminister Brauns, der die ganze Sozialgesetzgebung der Weimarer Zeit gemacht hat, ein Mann des Volksvereins, ein katholischer Geistlicher und Mann des München-Gladbacher Volksvereins gewesen ist. Es wäre vielleicht auch daran zu erinnern, dass die Tendenzen eben zur Volkspartei, zur klassenüberspannenden Volkspartei, wie sie bei Stegerwald und bei Brüning sind und wie sie in der CDU wiedergekehrt sind, auf gewisse Tendenzen dieser katholischen Vereinsbewegung weitgehend zurückgehen, sind die Ideen von Windhorst, Hitze, Gründern des Volksvereins, die dort weiterleben. Andererseits ist gewiss zu sagen, dass die Vereinsbewegung eine organisatorisch-sozial-politische Macht geworden ist, die eine gewisse Konzentration aller Kräfte auf diesen organisatorischen Bereich erbracht hat. Damit war verbunden eine gewisse Unterschätzung geistiger Faktoren, wie es gerade Jedin in seinem zusammenfassenden Überblick in dem Rauscherband noch vor 2 Jahren formuliert hat, eine gewisse Unterschätzung der geistigen Faktoren, der wissenschaftlichen Aufgaben, wie auch des Religiösen im strengsten Sinne. Denn viele der Pfarrer waren ja auch viel mehr in der Vereinsbewegung als in den eigenen seelsorgerlichen Aufgaben tätig. Da liegen die Grenzen einer durchaus zeitgemäßen, einer zeitgebundenen Entwicklung, über die, wie Hubert Jedin in diesem letzten seiner Beiträge zu diesem Thema gesagt hat, über die dann durch das Wiedererwachen des eigentlich kirchlichen Bewusstseins, durch die Wiederentdeckung der Kirche anstelle des Katholizismus, man erst in den 20er, 30er Jahren unseres Jahrhunderts hinausgefunden hat. Ich möchte Herrn Lill sehr herzlich danken. Es ist tatsächlich eine sehr undankbare Aufgabe, angesichts des heutigen Forschungsstandes über ein Thema, das notwendig sich in 1000 Details verzweigt, hier zusammenfassen, uns eine Übersicht zu geben. So dankbar müssen wir ihm sein. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht wäre es zweckmäßig, dass wir jetzt zunächst die Pause machen. Dann ist Herr Lill bereit, das ist jetzt schon ein Supererogatorium, dass er selbst auch noch eine kurze italienische Zusammenfassung bietet und dann könnten wir mit der Diskussion beginnen. Ich würde also sagen, es ist jetzt 20:04, wenn wir vielleicht um 4:30 fortfahren könnten. Es wären 10 Minuten. Era costituito da 3 organismi ben diversi: la Chiesa ufficiale, il partito politico del centro, il cattolicesimo politico, e poi questo cosiddetto Verbandskatholizismus, cioè l'insieme delle associazioni, delle tante unioni. Sia il cattolicesimo politico, sia queste unioni, queste associazioni, avevano un peso così grande, una tale indipendenza, che la Chiesa ufficiale veniva messa un po' indietro, dietro questi due gruppi, questi due aggruppamenti. E i Verbände, le associazioni, avevano nei cosiddetti Katholikentagen, nelle riunioni generali annuali, le loro espressioni e la loro rappresentanza. E le unioni erano, le associazioni erano forti e numerose. Unioni, associazioni, sono, come sapete, unità di azione organizzata sociale con interessi e funzioni chiaramente definite, unità d'azione che sono parti tipici, elementi tipici della vita sociale nell'epoca moderna, nel periodo di modernizzazione e di democratizzazione. Allora noi abbiamo da trattare quelle unioni, quelle associazioni che sono sorte e che si sono sviluppate dalla emancipazione dei cattolici dall'autorità statale e dalla lenta integrazione, dal inserimento dei cattolici nella vita della società moderna. Che la Germania è diventato il paese classico di questo Verbandskatholizismus si spiega, mi pare, dalla concreta situazione storica. I cattolici tedeschi erano dalla riforma solo un gruppo, non potevano mai identificarsi con tutta la nazione. Inoltre erano una minoranza, diventavano una minoranza soprattutto a causa delle decisioni politiche dell'Ottocento, dalla grande secolarizzazione fino alla separazione dell'Austria dalla Germania nel 1866. Queste decisioni politiche hanno condizionato e dovevano condizionare gli atteggiamenti sociali dei cattolici, e queste decisioni suggerivano delle organizzazioni per la difesa dei propri diritti, dei propri interessi. In pari tempo però i cattolici rimanevano, come già abbiamo sentito ieri, una minoranza così forte che si potevano organizzare e che potevano sostenere e far anche valere le loro posizioni nell'ambito della società nazionale. Così, grazie a queste organizzazioni, i cattolici potevano difendere certi loro diritti contro le tendenze nemiche del vecchio Stato autoritario, poi di certe tendenze protestanti e soprattutto contro il liberalismo che si diffondeva negli anni 60 e che ha causato questo grande fenomeno del Kulturkampf, lo scontro fra il liberalismo da una e il cattolicesimo ultramontano dall'altra parte. Proprio questa contrapposizione al liberalismo è la prima delle ragioni per le quali proprio nel nostro periodo le organizzazioni cattoliche hanno avuto un peso così grande e una diffusione così larga, cioè la confrontazione col liberalismo. Poi l'attacco nemico nel Kulturkampf ha ancora sottolineato la necessità di crearsi questa vasta rete di organizzazioni. Alle volte le fondazioni di associazioni cattoliche erano una risposta diretta al Kulturkampf, come per esempio la fondazione della Görresgesellschaft. Inoltre, il componimento del Kulturkampf e il nuovo riassetto e la specie di pace politico-ecclesiastica che si creava dopo il 1887 ha facilitato un ulteriore inserimento dei cattolici in tutti i settori della vita sociale, anche nelle nuove strutture della società industriale. Proprio adesso si credeva di dover creare per tutti questi settori della vita sociale delle organizzazioni adeguate ai vari settori della vita sociale. Se il movimento cattolico avesse conservato fino al Kulturkampf un carattere prevalentemente borghese e conservatore, adesso, dopo il Kulturkampf, il movimento assume un carattere un po' diverso, si allarga in modo, si può dire, democratico, e cerca di abbracciare la piccola borghesia, gli operai e la vecchia leadership della nobiltà, non resta più, scompare, invece entrano in prima linea uomini provenienti dalla media e piccola borghesia. In pari tempo, causata dalla situazione nuova, si crea una tendenza più forte per una riforma sociale molto attiva. Ultimo punto: nella Germania bismarckiana e guglielmina si è sviluppato, anche in altri settori, si è sviluppata tutta una molteplicità di Interessen verwendet, cioè die Assoziationen, che propagavano gli interessi di certi gruppi, cioè die Assoziationen, die Unioni, die Unioni che accanto ai partiti e indipendentemente dal governo avevano un peso sempre crescente sulle decisioni politiche ed economiche. Questo allargamento di queste associazioni favoriva anche l'allargamento delle associazioni cattoliche e mi pare che questo svilupparsi e diffondersi di associazioni di ogni genere dimostra una certa tendenza verso la democrazia che si realizzava man mano molto lentamente anche nella Germania imperiale, nonostante le strutture costituzionali di questo impero che erano veramente anacronistiche. Il movimento di queste unioni, associazioni, è molto largo e molto difficile di inquadrarlo in uno schema e perciò soprattutto uno come me che non ha fatto ricerche specifiche non può fare altro che una specie di panorama di questo movimento, richiamandosi fra l'altro alle vecchie opere di ormai vecchie di Ritter, quello tradotto anche in italiano, e di Karl Buchheim. E abbiamo sentito da collega Repkin che proprio dalla sua scuola usciranno fra poco alcune altre opere, perché finora manca un libro critico su tutto questo fenomeno delle associazioni. Vorrei accennare brevemente alle relazioni che esistevano fra queste associazioni da l'una parte e la Chiesa ufficiale e il Partito del Centro dall'altra parte. Mentre il Partito del Centro, sotto la guida di Ludwig Windthorst, sapeva ottenere una indipendenza politica dalla Santa Sede, dalla gerarchia cattolica, il movimento delle unioni, delle associazioni, costituiva un elemento importante nel movimento ultramontano. Questo vuol dire che le associazioni difendevano il centralismo autoritario come l'aveva sviluppato Pio IX, che tutti questi movimenti, tutte queste associazioni, almeno nel periodo prima del 70, si sviluppavano in una intima connessione con il Papa e con i Vescovi che seguivano la linea ultramontana. Da qui risulta un rapporto molto ambivalente fra le associazioni e il Partito del Centro. Sì, le associazioni formavano l'organizzazione ausiliaria senza la quale la rapida estensione del centro sarebbe stata impossibile. E anche dopo sono state proprio le organizzazioni cattoliche che hanno garantito al Partito Cattolico un certo elettorato che è rimasto relativamente costante. Dall'altra parte, il centro e soprattutto Windthorst e i suoi amici insistevano sulla indipendenza della politica, agivano in modo molto pragmatico e riconoscevano in pieno la Costituzione, anche quella dell'impero, allora volevano svolgere la loro attività sul piano del nuovo Stato costituzionale. Una ristrutturazione di tutta la vita sociale secondo criteri cattolici, come molti nelle associazioni la sognavano, era per i politici del centro una cosa né desiderabile né realizzabile. Perciò notiamo una certa distanza del centro dalle associazioni, soprattutto nel periodo del Kulturkampf. Solo dopo Windthorst e i suoi si sono inseriti. Ormai avevano quel grande prestigio che il Kulturkampf aveva conferito ai leader del centro. Oramai si sono inseriti nel movimento delle associazioni e hanno portato più o meno questo movimento su una linea più moderata, più riformatrice e anche in un certo senso più democratica, cioè quella linea che conduce poi al Volksverein, all'Unione Popolare e ai sindacati cristiani. Dobbiamo poi, in questo nostro argomento, ritornare oltre il 70, perché quelle associazioni formano una parte integrante del movimento cattolico sin dai suoi inizi, cioè sin dalla prima lotta ecclesiastico-politica che si faceva in Prussia fra Chiesa e Stato negli anni 30, e proprio allora furono fondate le prime associazioni cattoliche, e dopo, negli anni fra 40 e 48, alcuni vescovi, tipici esponenti del nuovo ultramontanismo, hanno cercato di attirare questo movimento che era sorto da sotto, attirarlo e integrarlo nella Chiesa gerarchica. E già allora si fondava, per esempio, a Bonn il Borromeusverein, che cercava di diffondere la letteratura cattolica contro questa quella liberale. Sono i primi inizi, ai quali si aggiungono poi le prime iniziative di carità, di opere di assistenza, proprio negli anni 40, sorgono là e qua, soprattutto nella Renania prussiana, queste prime associazioni con scopi di assistenza, sorgono anche le prime iniziative per creare degli ospedali, delle cliniche cattoliche. E se poco fa, in un saggio di Wolfgang Schieder, è stato detto che gli inizi di questo movimento cattolico hanno una tendenza nettamente antirivoluzionaria e social-conservatrice, che non volevano altro che mantenere, rafforzare le strutture esistenti, allora bisogna aggiungere che sin dagli inizi c'era in queste associazioni questa tendenza di riforma e di opere di assistenza senza le quali i parroci non avevano trovato tanti seguaci per queste prime opere. Decisivo poi è stato per il movimento cattolico l'anno della rivoluzione del 48. La rivoluzione dava ai cattolici la possibilità di organizzarsi con le famose libertà della rivoluzione, tutti gli scopi del movimento che intanto era sorto potevano essere propugnati molto più liberamente, e la maggioranza dei cattolici tedeschi hanno salutato la rivoluzione del 48 sia perché volevano la riunione nazionale sempre nel vecchio senso Großdeutsch, della grande Germania sotto la guida dell'Austria, sia perché la rivoluzione offriva la possibilità di chiedere con maggiore insistenza e con maggiore diritto quelle libertà reclamate da lungo tempo per la Chiesa. Proprio nella primavera del 48 sorgeva quel movimento delle associazioni che si chiamavano Pius Verein, il mito di Pio IX c'entra anche qua. Pius Verein per libertà religiosa, che furono istituiti un po' ovunque nella Germania e che hanno poi contribuito anche al movimento elettorale dei cattolici, cioè a mandare in quel periodo dove non esistevano ancora partiti organizzati, di mandare un certo numero di deputati cattolici al Parlamento centrale di Francoforte. Da queste associazioni locali sorgeva poi l'iniziativa di riunire i rappresentanti di tutte quelle associazioni in una grande riunione, e così nell'autunno del 48 si faceva a Magonza la prima riunione generale, il primo Katholikentag, ed è forse molto caratteristico che il presidente era un laico, Bus, che sin dagli inizi aveva lottato per la riforma sociale e per la libertà della Chiesa, e forse anche caratteristico che il vescovo della città, il vescovo di Magonza, non partecipava alle vere riunioni del convegno. Il movimento delle associazioni era ed è rimasto a lungo tempo un movimento di laici. Proprio questo Katholikentag di Magonza ha avuto una formazione, una forza di integrazione molto larga per il cattolicesimo tedesco, e i risultati concreti c'erano: la fondazione di una grande associazione cattolica, Katholischer Verein Deutschlands, e certe richieste in materia di politica ecclesiastica contro il vecchio regalismo, contro il Staatskirchentum. La grande associazione cattolica doveva o voleva realizzare sia scopi ecclesiastici, libertà della Chiesa, sia scopi nazionali, cioè la creazione del Stato, dello Stato nazionale nel senso del Großdeutsch. Però le lotte che si dovevano fare già nel 48-49 con i partiti liberali portavano poi ad una limitazione degli interessi e degli scopi, e così man mano quelle Katholikentage si occuparono più o meno di questioni meramente ecclesiastiche, di politica ecclesiastica, e non più di politica in genere. Soprattutto il grande contrasto fra liberali e cattolici e l'inserimento, il crescente inserimento del movimento delle associazioni cattoliche nel ultramontanismo tipo Pio IX aveva come risultato che queste associazioni si allontanavano sempre di più dai principi liberali. Soltanto nella Renania rimaneva viva una certa tradizione liberale o anche democratica. Durante quelle Generalversammlungen negli anni 50 e 70, no? Non c'è da noi il sole, se no si tira la tenda. Furono fondate altre associazioni. No, temevamo di essere noi a Lille. No. Ecco, un pochino. Ma io sto nel chiaro. Proprio in quel periodo si svilupparono poi associazioni per quasi ogni settore della vita sociale, su iniziativa di Döllinger, il Bonifatius-Verein, per sostenere i cattolici nelle parti protestanti della Germania. Poi le famose associazioni di Kolping, di cui qui non dobbiamo parlare perché sono abbastanza note, solo che bisogna dire che proprio quella iniziativa di Kolping rimaneva nell'ambito di una riforma sociale tipo media borghesia, e che c'è stato solo Kettler che ha oltrepassato questo limite e che ha chiesto una attiva politica sociale, di cui domani parlerà il professor Isalo. Nelle questioni politiche, nel senso stretto, i cattolici tagen osservavano oramai una certa neutralità, solo che in generale restavano sulla linea del Großdeutschtum e che anche nella questione romana sostenevano con molta energia, con molto vigore la posizione del Papa, così che anche per questo il contrasto fra i liberali e i cattolici diventava ancora più profondo ancora negli anni 50 e 60, quando oramai tutti i liberali di tutta Europa sostenevano l'Italia liberale e quando, per ragioni che qui non possiamo discutere, i liberali tedeschi si orientavano sempre di più nel senso della famosa Realpolitik per la soluzione prussiana, perché credevano che la Prussia, nonostante le sue deficienze strutturali, fosse sempre quello dei due grandi stati tedeschi che poteva più facilmente iniziare un processo di modernizzazione, eccetera, eccetera. Nei cattolici e proprio nelle cattoliche Tage si diffondeva una certa rassegnazione. E proprio dopo il cattoliche Tag di Colonia nel 1858 l'attività delle cattoliche Tage si limitava più che mai a le attività sociali e di assistenza e non più a quelle politiche. Forse bisogna menzionare, far vedere come erano forti queste tradizioni austriacanti Großdeutsch, che ancora una volta dopo il 66, nel 1867, il Katholikentag si riuniva a Innsbruck, dove un'altra volta si cercava di confessare palesemente la identicità o una parziale sintesi fra nazione germanica, comprendente l'Austria, e Chiesa cattolica. Però negli anni seguenti è incominciato, come sapete, un lento processo di inserimento, di accettazione dei fatti compiuti, processo in cui un'altra volta Kettler è stato il primo portavoce. Quando nel 1871 si riuniva a Magonza la 21ª riunione generale dei cattolici tedeschi, la situazione era completamente mutata. La fondazione dell'impero bismarckiano era un fatto compiuto. I primi sintomi del Kulturkampf si notavano non solo più nel Baden liberale, ma nella stessa Prussia. E molte delle speranze dell'anno 48 erano ormai definitivamente sparite. Più che mai diventava necessaria una limitazione a dei problemi ecclesiastici. C'è stata proprio quella riunione generale in cui Kettler ha fatto quel famoso discorso su Chiesa e liberalismo, in cui ha sostenuto che fra Chiesa cattolica e liberalismo è possibile una certa coalizione, ma che una tale coalizione non è possibile da quando il liberalismo si è pervertito, da quando il liberalismo tedesco, secondo di lui, ha assunto le dottrine hegeliane sulla superiorità dello Stato e comincia proprio allora, in questa riunione di Magonza e poi in tutto il Kulturkampf, una certa tendenza dei cattolici di opporsi ad uno Stato che diffonde, che allarga sempre di più i suoi poteri, delimitando sempre di più i diritti dei singoli cittadini. Ma questa è una sola tendenza, che proprio là nel 1871 fu spiegata da Kettler. In pari tempo, proprio per venire incontro alla nuova situazione, si cercava di creare di nuovo una associazione generale come quella del 48 e così si si creava un anno dopo, nel 72, il Verein der Deutschen Katholiken, Unione dei Cattolici Tedeschi, che voleva difendere, come diceva lo statuto, la libertà e i diritti della Chiesa e che voleva far valere i principi cristiani in tutti i settori della vita pubblica, adottando tutti i mezzi che per la morale e per la legge sono consentiti, e soprattutto adottando i mezzi costituzionali. Allora una nuova associazione generale che però non poteva diffondersi a causa della situazione creata dal Kulturkampf e che poi si è sciolta pochi anni dopo. Più importante che questo tentativo erano alcune altre iniziative di questi anni che riguardavano soltanto settori molto concreti della vita sociale, iniziative così diverse e differenti fra di loro come la Börsgesellschaft e i Arbeitervereine, cioè le associazioni degli operai e anche le associazioni agrarie, di cui però ho sentito che in verità risalgono già agli anni 60, ne parleremo poi in discussione. La Görersgesellschaft mi pare abbastanza nota, non bisogna soffermarmi di lungo su questa, è una fondazione fatta dal giovane docente von Hertling con alcuni altri scienziati proprio per creare per gli scienziati cattolici un organismo comune per combattere quella isolazione in cui questi scienziati cattolici nella Germania non austriaca erano ormai finite. Qui forse si dovrebbe aggiungere alla bellissima conferenza del maestro Vanuschka, che proprio a causa di questo isolamento crescente non pochi scienziati cattolici prussiani sono andati in Austria, per esempio Ludwig von Pastor è il caso più famoso. Però per quelli che restavano si creava proprio questa Börsgesellschaft, che è diventata poi, come sapete, una delle più importanti associazioni scientifiche del cattolicismo in genere. D'altra parte, quelle associazioni degli operai che durante il Kulturkampf non potevano diffondersi molto, però alla fine della fase attiva, della fase calda del Kulturkampf, al Katholikentag di Aquisgrana fu istituito un'associazione Arbeiterwohl per il bene degli operai, associazione di pochi imprenditori cattolici che volevano sviluppare una certa riforma sociale, Franz Hitze, che poi è diventato deputato del centro a Berlino e che ha scritto nel 1880 un libro riformista su capitale e lavoro, e i capi di questo Arbeiterwohl e anche Windhorst stesso hanno poi sostenuto anche sul livello parlamentare una certa tendenza per una attiva politica statale sociale, e i capi di Arbeiterwohl hanno iniziato nel 1885 la fondazione di vere e proprie associazioni di operai cattolici, associazioni che venivano poi istituite con l'autorizzazione ecclesiastica, associazioni che volevano attivare gli operai cattolici, volevano insegnare a loro certi atteggiamenti politici sociali e volevano combattere anche il socialismo e facevano parte diretta, perché organizzata come organizzazione ecclesiastica, della rete delle organizzazioni cattoliche. La più importante fondazione del nostro periodo era però il Volksverein, che fu istituito come associazione privata, senza un inserimento giuridico nell'ambito ecclesiastico. Il Volksverein für das katholische Deutschland nel 1890, che raccoglieva le tendenze, quelle tendenze cattoliche che andavano verso una riforma democratica e sociale molto attiva. E la fondazione è stata l'ultima grande opera di Ludwig Windthorst, che contro l'ala conservatrice, insieme con i leader del già citato Arbeiterwohl, ha creato questo Volksverein, che il quale doveva aiutare l'azione del centro del Partito Cattolico e che voleva sviluppare una coscienza politica e sociale dei cattolici, combattere il socialismo, sì, e voleva diffondere e ha diffuso i suoi principi tramite tantissimi scritti, conferenze, una rete di funzionari che non erano pagati in tutte le città, uffici di consulenza, cosiddetta Volksbüros, eccetera, eccetera. Una unione popolare che, come sapete, ha avuto delle influenze, ha influenzato il movimento cattolico anche in altri paesi. Unione popolare che è una delle poche che a sua volta ha ricevuto anche dall'Italia degli impulsi diretti, perché uno di quella centrale di Mönchengladbach, il famoso Karl Sonnenschein, aveva studiato a Roma, aveva conosciuto Muri, e Muri è l'ideale della democrazia cristiana, così come l'aveva formulato Muri, è stato per lui uno dei principi a cui è rimasto fedele per tutta la sua vita. Il Volksverein voleva arrivare ad una partecipazione attiva dei cattolici in Stato e società, ad una politica sociale molto attiva che era basata sul cosiddetto principio della sussidiarietà. E se oggi certi scrittori, certi storici come Berger a Friburgo dicono che anche questo Volksverein e i sindacati cristiani avessero prevalentemente stabilizzato le strutture esistenti, allora si vede, secondo me, lo stesso malinteso che abbiamo già notato in quello studio di Schieder sugli inizi del movimento. È chiaro, e per evitare ogni malinteso, queste associazioni non volevano un cambiamento radicale, però volevano migliorare e riformare la società. E proprio perché lo facevano, furono combattute dalle forze reazionarie, sia nella Chiesa, sia nello Stato, una lotta molto dura che si rivolgeva ancora più contro i sindacati cristiani, che qui infine devono essere menzionati, anche se non sono cattolici nel senso stretto della parola, perché volevano essere interconfessionali, però erano quasi l'altra ala del Volksverein e del partito del centro. Negli anni 90 si formavano questi sindacati cristiani che proprio nella Germania occidentale potevano poi ottenere una certa posizione, arrivavano almeno nel 1912 ad un numero di 350.000 membri, e questi sindacati erano forse allora l'unica forza nella lotta politico-sociale che cercava di realizzare una alternativa democratica e cristiana, alternativa ai scopi dei sindacati liberi che erano in mano gran parte dei marxisti e dei socialdemocratici. E dobbiamo notare, a mio parere, che proprio la lotta dura, la repressione che la Curia di Pio X ha cercato di adottare contro questa forza innovatrice, lotta però in cui i sindacati cristiani hanno potuto ottenere la loro posizione, conservare la loro posizione, E questa lotta dimostra quella tradizione della controriforma di cui passerà a parlare questa mattina. Si dovrebbe parlare di molte anche altre. L'influenza di Benigni, proprio personale. Sì, sì, sì. Benigni aveva i suoi mistari. Sì, aveva i suoi. Qui c'entra tutto il problema della lotta antimodernista, vorrei soltanto menzionare. Si dovrebbe. Non erano modernisti, nel senso. I sindacalisti non erano niente modernisti. No, nel senso teologico. No. Si dovrebbe parlare di altre associazioni, però qui mi pare devo essere brevissimo: associazione di maestri e di maestre, associazione per la stampa, il grande Caritasverband che esiste tuttora, quell'associazione in favore degli emigranti, eccetera, eccetera. Allora, proprio nella Germania Wilhelmina abbiamo questa più vasta espansione delle associazioni cattoliche. Dare un giudizio complessivo su questo movimento è oltremodo difficile, soprattutto perché mancano tanti studi. Vorrei dire due parole. La prima, forse si può dire che nella situazione concreta di allora queste associazioni erano una risposta adeguata alle esigenze della situazione storica in cui si trovava il cattolicesimo in Germania. E veramente queste associazioni hanno creato per i cattolici proprio la cornice in cui si poteva sviluppare la loro vita culturale e sociale. E almeno infine, nel nostro periodo, da questo cattolicesimo delle organizzazioni, si è sviluppata una certa tendenza democratica di attiva riforma sociale. Anche qui vorrei evitare ogni malinteso, l'avrei dovuto sottolineare già nella versione tedesca. Non voglio dire che l'ultramontanismo come tale è stato un movimento che ha portato per la democrazia, non ci credo, e ciò sono d'accordo con Schieder, e l'ho detto già 10 anni fa. L'ultramontanismo è tutta un'altra cosa, forse ha più a che fare con certi sistemi plebiscitari, Napoleone III, eccetera, eccetera, che non con la democrazia parlamentare. Voglio solo dire che da tutto questo insieme di movimento di associazione ultramontane, una certa ala democratica, rappresentata in una maggioranza del partito del centro, del Volksverein e dei sindacati cristiani, ha avuto alla fine una posizione molto forte. E da questa ala sono venuti fuori personaggi di primo ordine della Repubblica Weimariana, della politica del centro nella Repubblica di Weimar, come ho accennato il ministro del lavoro, dei lavori pubblici Heinrich Brauns, che per 10 anni in tutta la Repubblica, quasi tutta la Repubblica Weimariana, è stato ministro di questo portafoglio e che ha realizzato tutta la legislazione sociale della Repubblica di Weimar, veniva dal Volksverein, era sacerdote cattolico che è referente nel Volksverein. Si potrebbe dire anche che la tendenza per il grande partito interclassista popolare, sotto le specifiche condizioni tedesche interconfessionale, la tendenza che va da Windhorst a Stegerwald, da Stegerwald a Brüning e alla democrazia cristiana del secondo dopoguerra, è una tendenza che risale a questa ala moderna, modernizzatrice del movimento cattolico. Dall'altra parte bisogna dire, come lo disse anche Jedin nel suo finora ultimo saggio su questi problemi, l'organizzazione come tale, che forse viene incontro ad una specie del carattere tedesco, una tale organizzazione completa non si avrebbe mai potuto realizzare in Francia o in Italia, meno male. Questa superorganizzazione ha portato ad una certa sottovalutazione di fattori spirituali, di compiti scientifici e forse anche del religioso, dei valori religiosi nel senso stretto della parola. Così questo cattolicesimo delle organizzazioni veniva un po' superato, veniva trasmesso su un altro livello negli anni 20 e 30, quando da tante tendenze dal Renouveau cattolico in Francia, certe tendenze parallele in Germania, si ricominciava a considerare più la Chiesa come tale, che non il cattolicesimo come tale, come il vero nucleo anche della vita sociale cattolica. So, wir müssen Herrn Kollegen Lidl sehr dankbar sein, dass er sein Referat faktisch zweimal hier gehalten hat. Und ich möchte nun die Diskussion eröffnen, wer möchte sich zu Wort melden. Ich muss vielleicht Herrn Gatz sehe ich, dann Herrn Arm, dann Herrn Andermatt, Herrn Sulfanek. Sind noch weitere? Ich übersehen. Isolo. Herr Isolo. Italia. Herr Körner. Körner. Herr Groß. Prezzi. Herr Cornelia. Prezzi. Prezzi. Herr Wanduschka, ich wollte an Sie auch, ich würde mich aber gerne weglassen. Sie auch, Herr? Nein, Sie nicht? Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aber es ist ja auch erst halb 10 Minuten. Und Mitternacht werden wir sicher hier fertig sein. Ja. Halb sechs ist es schon, dann stehe ich meine Uhr. 20. Ich habe meine Uhr nicht aufgezogen. Das ist umso besser für Sie. Also, Herr Gatz. Ja, Herr Lind, Sie haben gelegentlich Ihre Ausführungen angedeutet, dass das katholische Vereinswesen recht diffus sei. Und das kann man ja nur unterstreichen. Dennoch gibt es gewisse Grundströme, die man vielleicht noch einmal etwas nachzeichnen, die man da auch ergänzen könnte. Vielleicht darf ich zunächst einmal fragen, es ist uns allen bekannt, am Beginn der katholischen Bewegung des 19. Jahrhunderts stieg unter anderem das Phänomen der katholischen Kreise. Die Grenzlinie zwischen einem Kreis und einem Verein ist doch, wenn ich recht sehe, ziemlich klar. Ein Verein ist auch vom Vereinsrecht her klar zu umschreiben und von seiner Zielsetzung muss er ja auch so eine rechtlich klare Abgrenzung haben. Das Phänomen der katholischen Kreise ist mir in Deutschland gegen Ende des Jahrhunderts eigentlich nicht mehr bekannt. Da scheint alles in diese Form der Vereine übergegangen zu sein. Ferner wäre interessant die Frage, in diesen katholischen Kreisen zu Beginn des Jahrhunderts spielten häufig Laien die tonangebende Rolle. Gegen Ende des Jahrhunderts, seit dem Kulturkampf besser gesagt, scheint auch da der Klerus im Vormarsch zu sein, vielleicht durch die Umstände gedrängt. Der Klerus steht an der Spitze fast aller Vereine. Bitte korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Dann einmal einige Grundströme. Ja, wenn ich das vielleicht fragen darf. Sozialkapitativ steht in der Entwicklung, in der zeitlichen Entwicklung, ziemlich mit an der Spitze. Das war ja auch vor 1848 unbedenklich. Geld zusammen für wohltätige Zwecke. Daneben treten aber auch schon die unterstützend missionarischen Vereinigungen. Die spielen eine außerordentlich große Rolle, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass bis 1883 etwa die Krankenversorgung nicht von Gesetzes wegen, also finanziell geschieht, sondern dass bis praktisch in den letzten Teil des Jahrhunderts hinein durch Spenden, durch Beiträge, auch Vereinsbeiträge, Geld aufgebracht werden muss, um notwendige Arbeiten durchzuführen. Auch das Stichwort Erwachsenenbildung ist zu nennen, das ist zwar sehr modern, aber in der also materiell ist es nur vorhanden. Kolping hat auch schon in den 50er Jahren ein sehr differenziertes Erwachsenenbildungsprogramm in seinen Gesellenvereinen durchgeführt. Und zwar interessanterweise ein Programm, das sich nicht einschränkte auf religiöse Themen, sondern Abfassung eines Aufsatzes, eines Briefes, berufliche Qualifikation mit einbezog. Spirituelles Defizit ist angesprochen worden. Da müsste man auch noch die Frage stellen, wie steht es denn mit Bruderschaften und mit Kongregationen? Diese haben doch im 19. Jahrhundert in Deutschland jedenfalls eine ganz außerordentlich große Rolle gespielt. Und das, was sie taten, war ja doch zweifellos etwas Spirituelles. Natürlich mag man sagen, es war auf einer relativ niederen Ebene vielleicht angesiedelt, aber wenn Sie bedenken, wie viele Mitglieder besaßen im rheinischen Raum etwa die Kevler Bruderschaft, nicht wahr, Leute, die auf Wallfahrt gingen, die beteten, die an Gottesdiensten teilnahmen. Es gibt eine ganze Reihe solcher Bruderschaften, es gibt auch sehr viele Kongregationen. Ein spirituelles Defizit mag da sein, aber es ist doch kein Vakuum. Es ist natürlich die Frage, ob man die Bruderschaften in das Vereinswesen mit einbezieht. Kirchenrechtlich sind sie es ja nicht, aber eigentlich sind sie immer noch. Diese kirchenrechtliche Vereine und die Verbände sind keine katholischen Vereine. Das ist der Wahrheit. Das ist ja auch gerade der Schein. Ich meine nicht, dass die Verbände keine katholischen Vereine sind und damit ihre besondere Schande sagen. Ja, das ist ja was sicher. Das Kirchenrecht ist älter als die Vereine, nicht wahr? Das hat damit nichts zu tun. Sie sind ganz bewusst keine kanonischen Vereine. Kolping hat das nicht gewollt. Natürlich. Und Kettler hat es abgelehnt für Kolping, um auf diese Weise einen Schnittpunkt von Kirche und Welt Dinge übernehmen zu können, die die Kirche qua Kirche nicht übernehmen kann. Und das scheint mir ja gerade das Eigentümliche des katholischen Verbandswesens in Deutschland zu sein. Ja, das hat sich halt so eine Diskussion in den 50er Jahren sehr intensiv geführt worden, ist ob Bruderschaft oder Verein. Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Gatz. Ich stimme Ihnen in fast allen Punkten zu. In einem nicht. Ich glaube, dass eben auch nach dem Kulturkampf doch die Mehrzahl der Verbände, in dem Sinne, wie wir sie hier betrachten, unter der Führung von Laien gestanden hat. Eindeutig. Herr von Aretin ist zwar anderer Meinung, aber das spricht nicht für ist nicht doch der Kino sehr stark da hinein gekommen, vielleicht aus der Situation der Zeit heraus? Ja, wenn Sie die Verbände sehen, die wir jetzt zuletzt besprochen, gerade der Volksverein, dann ist doch die Führung meist bei Laien. Es gibt allerdings einen Teil von Geistlichen, nun würde ich fast sagen, das sind großenteils Priester, die sich von ihren Bischöfen emanzipieren. Darf ich ein Beispiel bringen? Darf ich ein Beispiel dazu bringen? Im Jahre während des Ersten Weltkriegs will der Kölner Kardinal den Diözesansekretär des Arbeitervereins absetzen, Otto Müller, weil er ihm missliebig ist. Das gelingt auch. 4 Wochen später muss der Kardinal von Köln diesen Otto Müller zum Generalsekretär sämtlicher Arbeitervereine in ganz Deutschland machen, weil die stärker sind als der Kardinal. Das ist konkretes Verhältnis. Die Kleriker, die hauptamtlich in den Verbänden tätig sind, unterstehen ihren Bischöfen nur noch nominell. Hat der Otto Müller einen Geist? Natürlich. Das Jugendhaus Düsseldorf im Jahr 1933 beschäftigt 80 hauptamtliche Kleriker und Laien, ohne irgendeinen Pfennig von der Kirche. Denn die Verbände waren wirtschaftlich von der Kirche ausnahmslos unabhängig, von den Diözesen unabhängig, und deshalb konnten sie auch organisatorisch und politisch unabhängig sein. Es waren Verbände, die nicht antikirchlich waren, aber bewusst daneben waren und mit kirchlichen Organisationen Kontakte haben konnten, aber keine kirchlichen Organisationen waren und sein wollten. Ja, vielen Dank. Das sind also wichtige Ergänzungen. Wobei ich gerne zugebe, dass die Bruderschaften, die ich ja deshalb zu Beginn ganz kurz erwähnt habe, eine schwer zu unterschätzende Wirkung auf die gesamte Vereinsbewegung gehabt haben. Abbiamo bisogno di una certa traduzione, non so se tutti. Vuoi darla lei o la do io? Non so. Se lei lo può. Ma tanto più che forse chiedo un momento la cosa, qualcosa che non ho capito nello stesso tempo. Il nostro collega Gatz ha cominciato a dire che bisogna, se ho ben capito, che bisogna studiare la differenza tra i fervende e le altre associazioni, questo è un po' lo scopo. Ma però ha insistito sulla differenza fra Kreise und Vereine, cioè questo punto di partenza. E poi non capisco perché nello stesso tempo diceva bisogna studiare le Grundströmungen, cioè le correnti di fondo. Ma sono due cose diverse. Insomma, capisco studiare la differenza fra questi Kreise, circoli, no? Fra i circoli e i Vereine. No? Far notare che i circoli, che erano importanti circoli di cultura, insomma, questi gruppi, vanno sparendo con la progressiva diffusione dei Vereine durante il secolo XVIII. Fatto notare che sono sempre guidati dal clero chi? I Kreise? No. Ah, questo non ho capito. Quando sono guidati dal clero? A fine del secolo. I Vereine allora? Lui pensa dopo il futuro campo di organizzazione, di far bene. Sì, ma allora questo è in contrasto, ecco, questo è in contrasto con quanto è stato detto dopo, che cioè sono sempre guidati dai laici. Allora chi ha ragione? Noi crediamo che abbiamo ragione. Qui c'è una discussione. Ecco. C'è una discussione che naturalmente è molto difficile finché non abbiamo, diciamo, una statistica. Il professor Gatz sostiene che dopo il Kulturkampf, dopo il 70, in queste associazioni, questi papendi, appunto in queste associazioni, sono in progresso, sono in gran parte guidate e si nota un continuo progresso dell'influsso del clero, e che in gran parte siano guidati dal clero. A che rispondono Will e Röttgen che questo non è il caso, anche se sono clerici, loro sono indipendenti come funzionari di queste associazioni, sono indipendenti dalla gerarchia. Per esempio, prende l'esempio di uno che è stato di un capo di queste Arbeiterverein, che però era un clerico, che viene destituito perché era invito al cardinale, dal suo cardinale, e dopo poche settimane dopo, no? Quattro settimane dopo, questo viene eletto a capo non solo di questa associazione diocesana dei lavoratori, ma di tutta la Germania, e il cardinale deve affermato accettare. Dallo stesso cardinale. Deve affermarlo. Per questo, per mostrare, però lui era un clerico, insomma, questo c'erano dei clerici, e io credo che si può anche mettere d'accordo, c'è il caso in molte delle associazioni dove alla testa è un laico, però c'è anche un assistente religioso, un segretario, eccetera, e che così il clero ha un certo influsso anche in queste associazioni. Siete d'accordo di questo compromesso? No, poi è stato importante anche il rilievo, il rilievo che i Vereine, le associazioni, sono sempre economicamente del tutto indipendenti dalle diocesi. Tutto indipendente. No? Non pensa così, Serlo? Ich meine, das scheint ja eine ganz grundlegende Sache zu sein. Das Kirchenrecht sieht Kongregationen, Bruderschaften vor als kirchliche Vereine, die unter der Leitung des kirchlichen, der kirchlichen Hierarchie steht und damit auch sehr stark unter der Leitung eines Priesters, der direkt von der Hierarchie ernannt ist. Das deutsche Verbandswesen, da scheint mir gerade hier einen Unterschied darzustellen, nachher sehr wichtig wird, einfach in Italien auch in der Frage der Faschismus, der deutschen Aktion und in der entsprechenden Diskussion und Notwendigkeit unter dem Nazismus und so weiter. Dass diese Verbände eine nicht in dem Sinne kirchliche Vereine sind, dass sie unter Leitung der Hierarchie sind, sie sind auch nicht von der Hierarchie gegründet worden, sie sind wohl, sind aber auch dann wieder mehr als bloße Vereine von Katholiken. Das ist dann sehr schwer anzugehen. Jedenfalls sind es Verbände, die sich im freien gesellschaftlichen Raum, den es auch in der Kirche gibt, selber gründen und hier im Vertrauen und mehr oder weniger engem Anschluss an die Kirche arbeiten, damit aber auch Aufgaben übernehmen können, Verlautbarung, Stellungnahmen veröffentlichen können, die nicht direkt mit der, als lehramtliche Äußerung der Kirche aufgeben, worüber die Kirche auch in theologischer, lehramtlicher Stringenz sich gar nicht äußern kann. Und das ist ja dann die große Chance dieser Verbände im Gegensatz zu Assoziationen der katholischen Aktion und so weiter. Und das hat auch immer wieder Reibungen gegeben. Zum Beispiel, als der Volksverein gegründet wurde, waren die Bischöfe dagegen, weil sie doch hier eine Ersatzung, eine stärkere Verankerung der Autorität der Bischöfe und der Kirche wollten. Die Führer des Volksvereins haben das abgelehnt. Nicht, weil sie antikirchlich waren, sondern weil sie sahen, wir müssen hier im politischen Raum Stärke nehmen. Wie kann die Bischöfe, können die Bischöfe, vielleicht weil sie noch nicht die Einsicht haben, auch, aber auch können sie es nicht, weil das Dinge sind, die nicht direkt sich aus dem Lehramt der Kirche ergeben. Und dann hat es natürlich immer wieder Einsicht gegeben zwischen den Bischöfen und den Sachen. Einsicht, Verbandszentralen, denn diese Verbandszentralen waren über Diözesan, dem entsprach ja im Bereich der kirchlichen Hierarchie überhaupt nichts. Und die Organisation dieser Verbände richtete sich auch vielfach nicht einmal nach den Diözesangrenzen. Die Unterabteilung von Volksvereinen nicht und später auch bei Jugendverbänden vielfach nicht und so weiter. Das wurde erst anders, da sehe ich auch nicht, die dienen das nicht richtig. Eine stärkere religiöse Verinnerlichung ist zwar mit der Erneuerungsbewegung nach dem Ersten Weltkrieg gekommen, es hat aber an der Struktur der Verbände noch nichts geändert. Die Verbände haben sich hier strukturell verändert mit dem Nationalsozialismus. Damit sie nämlich unter das Konkordat fielen, mussten die kirchliche Verbände sein, haben sie die Diözesanstruktur angenommen und so weiter. Und dann kam, von daher kam dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Diskussion, wollen wir überhaupt diese Verbände wiederkommen lassen oder wollen wir sogenannte Standeskontrolle, Männer, Frauen, jungen Männer, Jungfrauen machen, aber nicht berufsständisch auf die Wiederbürgerung. Weil das scheint mir gerade eine Eigentümlichkeit eines deutschen Verbandswesens sein und für das Kirchenverständnis ungemein wichtig zu sein, dass es eben auch so einen Freiraum in der Kirche gibt. Posso tradurre? Un aspetto molto caratteristico di questo associazionismo cattolico tedesco sarebbe stato il fatto che questi verbände, queste associazioni, non erano diocesane, non erano contemplate, non erano inserite nel diritto canonico, ma erano associazioni indipendenti che dimostravano la possibilità che nell'ambito della Chiesa esistesse un Freiraum, uno spazio libero per certe attività e per certe prese di posizioni che i vescovi o non volevano o non potevano assumere, perché naturalmente avrebbero per certe affermazioni, per certe prese di posizione, si era accennato prima anche al caso di scioperi, no? Nel caso delle associazioni sindacali, i vescovi non intendevano compromettersi in questo campo. Quindi questa caratteristica svela quella ricchezza del cattolicesimo tedesco a cui ho creduto di accennare anche ieri nella mia introduzione, ricchezza di manifestazioni. Esistevano quasi 250 organizzazioni nella Germania, 250 organizzazioni non diocesane, ma sotto diocesane sul livello della Deutsche Schweiz. Dunque fuori anche dall'azione cattolica e regimentata, vero? L'azione cattolica non esisteva, no, non c'è. L'azione cattolica non esisteva, e tutto il problema dell'azione cattolica sotto Pio XI fu se il Verbandskatholizismus o azione cattolica, perché i tedeschi sentivano azione cattolica è una innovazione italiana impostata su una Germania che sta in fiore senza quella centralizzazione. E il professor Isolo alla fine ha fatto un accenno molto importante, ha modificato quello che io dissi sulla fine di quelle organizzazioni. Le organizzazioni, dice lui, hanno esistito, hanno continuato la loro attività fino all'anno 1933. Solo sotto il nazismo si cercava poi di adattare e di inserire le associazioni nella vita strettamente ecclesiastica per avere la tutela del concordato. Dei circoli io non avevo parlato, perché questi circoli appartengono al periodo precedente, sono piuttosto una espressione tipica del romanticismo, in cui incomincia questo movimento dei circoli di Hofbauer e Schlegel a Vienna e tanti altri, la principessa Galizin a Münster, però sono cose molto importanti per le quali vengono le iniziative per il movimento, ma non fanno direttamente parte delle associazioni. Il professor Repkin dice, questo è forse molto importante spiegare ai colleghi italiani, nella Germania di allora non esisteva una organizzazione ecclesiastica, una forma di organizzazione ecclesiastica oltre il livello delle singole diocesi. La conferenza episcopale, che era una delle prime in Europa, era una riunione spontanea dei vescovi, privata. Nessun vescovo doveva eseguire quello che a Fulda fu approvato, perché per la diocesi c'era solo lui, e forse fortunatamente non abbiamo un papa che in pari tempo è primate della Germania. Nun hat Herr Gatz noch zwei Fragen und dann müssen wir in der Liste weitergehen, dann kommt der Arme. Jetzt nochmal die Frage nur zur Präzisierung. Am Ende des Jahrhunderts spielen also Kreise keine spürbare Rolle mehr. Alles ist vereinsmäßig erfasst, soweit es sich sang. Zweitens deuteten Sie an, wir unterstrichen sehr stark das Forschungsdefizit auf den Sektor Verbandswesen, Vereinswesen. Ja. Wo sind da Quellen zu haben? Das ist nämlich interessant. Ich kenne eine ganze Reihe deutsche Diözesanarchive und das wäre ja, würde man versucht sein zu fragen, ist das ein Einstieg, ja, soweit es sich ja um kirchliche Vereine handelt? Leben in der Verein. Achso. Sì, la mancanza di fonti, sì, perché mancano fonti archivistici. Es ist nicht die Diözesanarchive, die in Wien unterschiedlich. Aber alle Organisationen sind erforschbar. Erforschbar. Bei mir laufen augenblicklich ungefähr ein halb Dutzend Dissertationen über die einzelnen Dinge. Ich kann vielleicht im Verlauf der Tagung noch einige Dinge davon schon sagen. Nur, es ist unendlich viel schwieriger, hier, weil keine Archive vorhanden sind, das Material zu Land zu stellen. Aber es ist nicht unmöglich. So, jetzt kommt der importante che ha fatto Carlo, cioè la crescita, no, sulla crescita della spiritualità, cioè lui a differenza di quello che ha detto Lille, sosteneva che gli sembra che ci sia anche questo elemento religioso, spirituale, mentre invece era messo in luce soprattutto l'elemento economico, direi che è un punto importante. Non direi economico, no, cioè, volevo... Ma accetto in pieno quello che dicevano Gatz e Isolo, soprattutto quello che disse Isolo sulla spiritualità. Volevo accennare solo al pericolo, forse naturale, di una certa mancanza di spiritualità, in un cattolicesimo si è dato tante organizzazioni e che lotta in tanti campi. Non so dove e in quale misura accanto a questa vita di organizzazioni si sviluppava anche la vita puramente spirituale. Esisteva senz'altro. Io penso che lì pensava più dei leader delle organizzazioni che dai membri. Sì. Sì. Ora. Des Vereinsnetzes oder Organisationsnetzes sehe ich den Eindruck nach, dass diese Verbände und Vereine nur Teile eines Ganzen gewesen sind, die einander sinnvoll ergänzt haben. Aber einige dieser Verbände waren ja Kampforganisationen, wie die christlichen Bauernvereine oder die christlichen Gewerkschaften, die ja für bestimmte Interessen, politische und wirtschaftliche Interessen eingetreten sind, notwendigerweise bei bestimmten Gesetzesvorlagen, Reichstagen, in den Landtagen, in Konflikt zueinander treten mussten, sodass es zu äußerst scharfen Gegensätzen gekommen ist, die teilweise wie in den 90er Jahren das Zentrum hart an den Rand des Auseinanderfallens gebracht haben. Die zweite Frage zum Organisationsnetz. So liegt dieses Organisationsnetz auch da. Es hat ja offensichtlich bestimmte Gruppen und bestimmte Personen nicht erfasst. Es ist zum Beispiel die Frage, ob die neu aufkommende Gruppe der Angestellten vom katholischen Organisationsnetz erfasst worden ist. Und es ist noch mehr die Frage, das Kaiserreich war ja eine Übergangsgesellschaft mit großen Wanderungsbewegungen. Es wird von einer Völkerwanderung im Kaiserreich gesprochen. Wie war es dem katholischen Organisationsnetz gelungen, diese Menschen, die etwa aus Oberschlesien in das Ruhrgebiet wanderten, die zwar in sehr großer Zahl, organisatorisch zu erfassen? Da scheint mir doch teilweise gelungen zu sein. Ja, dazu kann ich. Ancora due questioni. Prima, se la densità dell'organizzazione non è uguale, sono organizzazioni di molto diversi generi. Per esempio, i christlichen Bauernvereine e i christlichen Gewerkschaften, i sindacati cristiani, sono organizzazioni di lotta per certi interessi anche economici. Invece altre organizzazioni hanno un altro scopo. E quella divergenza degli interessi anche si può risulta nei lotti veramente duri nelle frazioni nella frazione del centro del Parlamento, quando si tratta di concreti leggi con rilevanza economica in questo in quella o questo senso. Negli anni di 93, 94, 95 il centro stava quasi spaccandosi. Secondo, ci sono anche problemi sociali che si sviluppavano nello tempo dell'Ottocento che per i quali il cattolicesimo non ha trovato una soluzione o organizzazione per esempio i angestellati impiegati e la grande migrazione tra est e l'ovest di Germania dalla Polonia alla Ruhr eccetera eccetera per il primo. Ich würde antworten auf die erste Frage, kommen wir noch einmal im Zusammenhang mit dem Referat von Herrn Morsay zu sprechen. Das möchte ich beiseite lassen. Punkt 2. Den Versuch, auf Angestellten zu wirken, hat man gemacht mit dem katholischen kaufmännischen Verein. Die Frage wäre, ob der KKV die gleiche Effizienz entwickelt hat, wie in anderen Bereichen andere. Was die Wanderung betrifft, so gibt es hier sehr interessante Beobachtungen. Ich würde glauben, dass die Wanderung, soweit sie von deutschsprachigen zu deutschsprachigen Gebieten sich vollziehen, von deutschsprachigen zu deutschsprachigen organisatorisch erfasst wird. Es gibt noch heute im Gebiet der Rhön, in der Diözese Fulda, in fast jedem Dorf, Bauerndorf, einen katholischen Arbeiterverein, weil die Bauern aus der Rhön im 19. Jahrhundert dort nicht leben konnten und den Winter über im Ruhrgebiet arbeiteten, dort in Arbeitervereine eintraten und wenn sie im Sommer wieder zurückkamen, dort am Ort ihre Arbeitervereine gründeten. Dutzende und aber Dutzende. Das ist ein derartiger Versuch. Ja, danke. Ja. Ich glaube, dass diese Gruppe der Arbeiter, die nur für eine bestimmte Saison in eine bestimmte Region ziehen und dann wieder zurückziehen, eine Sondergruppe bilden, die natürlich ihren heimatlichen Verhältnissen im heimatlichen Milieu weitaus stärker verhaftet bleiben. Nein, die haben die anderen Verhältnisse nach Hause übertragen. Das ist ja das Interessante. Ja, das ist so weit. Aber das andere ist, aus den einzigen Zeitschriften oder in der Präse des Forums, wo ich immer eindeutiger vor, dass diese rein organisatorische Organisation hier sehr unzuwenden. Das ist richtig. Das ist richtig. So, jetzt Herr Ander, Herr Dr. Ander. Ich möchte eine Frage stellen, die auch die Italiener und die Österreicher mit einbezieht, wenn Sie das erlauben. Aber gerne. Gehe unter anderem hier bei der Darstellung von Herrn Lill davon aus, dass dieser Verbandskatholizismus unter anderem ein Instrument ist zur Integrierung der Katholiken in den Staat, in den deutschen Staat. Unter anderem, nicht nur. Unter anderem ein Instrument ist zur Integration als These. Nun, mir scheint, dass in Deutschland das Mittel zu dieser Integration in den Staat, wobei ich nochmals betone, dass es nur ein Ziel ist in meinen Augen, der Weg der Subkultur ist. Ganz deutlich ist das Beispiel von Holland für diese Subkulturbildung, etwas abgeschwächt Deutschland und die Schweiz, aber wir meine Frage ist nun, wie stimmt dies? Ist es eine Subkulturbildung? Wenn ja, ich würde meinen, die Organisationen bilden doch so etwas wie soziale Grenzen. Natürlich, ja, natürlich. Es ist allerdings dann bei den Ausführungen von Herrn Lill, ich vermute absichtlich, eigentlich der wesentliche Bestand einer Subkultur weggefallen. Das heißt, die Darlegung der Werte dieser Subkultur, die ja unterschiedlich sind von der herrschenden politischen Kultur oder welchen Namen sie diese Gesellschaft dann geben wollen. Ich nehme an, dass dies weggefallen ist, weil hier offensichtlich ein Konsens darüber besteht, welche Werte in dieser Subkultur herrschen. Wenn dem so wäre, müsste ich annehmen, dass also trotzdem die kirchliche Instanz so stark ist, dass wir hier einen Konsens besitzen über diese Werte, dass wir nicht eigens darüber sprechen müssen, also im Detail, sondern die organisatorischen Aspekte eigentlich gegenüber den italienischen stärker in den Vordergrund stellen. Jetzt nun eigentlich noch eine Anschlussfrage an die italienischen und vor allem vielleicht auch etwas an Herrn Wandruschka. Ich habe den Eindruck, dass die Subkulturbildung in Bezug auf die Organisationen, nicht in Bezug auf die Werte, in Bezug auf die Organisationen, anders in Italien vonstatten gegangen sind als in Deutschland, um beim Fall Deutschland zu bleiben. Frage nun konkret, vor allem an die italienischen Freunde, wie ist es den italienischen sozialen und politischen Katholizismus oder dem Movimento Cattolico gelungen, trotzdem diese Grenzen aufrechtzuerhalten, diese Werte, diese besonderen Werte gegenüber dem liberalen Staat, das ist jetzt eine vereinfachte Geschichte, aufrecht zu haben. Das ist eine Frage. Eine weitere Frage in diesem Zusammenhang. Welches ist die Funktion, vor allem von den Werten her gesehen, der Amtskirche? Amtskirche in den einzelnen Staaten und vor allem Amtskirche in Rom. Ist diese Funktion in diesem Prozess diffus? Ich nehme an, ja. Wo liegt aber die Hauptstoßrichtung? Wenn man von einer Hauptstoßrichtung in Bezug auf Leo XIII. spricht, und das hat ja Herr Weber heute Morgen getan, würde ich ihm etwas widersprechen, dass er eigentlich so der Promotor war für die Anpassung an das bürgerliche Zeitalter oder an das Bürgertum. Ich würde gerade meinen, dass Leo der 13. moderner war in Bezug auf die auf den Industrialisierungssektor der Modernisierung, als in Bezug auf den Politisierungssektor. Die Enzyklika Rerum Novarum und Graves de Communis sind deutliche Zurückbuchstabierungen in Bezug auf die politische Aktion der Katholiken, wobei hier, wiederum, ich nehme eigentlich hier etwas Nell Bräuning auf, Phasenunterschiede zwischen der Kurie in Rom und den einzelnen nationalen Katholizisten festzustellen sind. Wahrscheinlich waren die Holländer, die Schweizer und die Deutschen fortschrittlicher als der Papst in diesem Moment. Und insofern wäre also dann die Funktion des Papstes der Überführung zum nationalen Bürgertum in Bezug auf die Politisierung, auf die Demokratisierung doch eher konservativ als progressiv. Aber eigentlich doch noch die wesentlichere Frage, die auch Italien betrifft. Ich gehe davon aus, dass diese Integration eine Anpassung an die Werte des nationalen Bürgertums, ich meine es jetzt nicht im marxistischen Sinne, des nationalen Bürgertums gebracht hat. Vor allem, ich schematisiere etwas, repräsentative Demokratie im weitesten Sinne, kapitalistische Gesellschaftsordnung. Leo der 13. hat das ja mehr oder weniger anerkannt mit auch etwas rückwärtsgewandten Perspektiven. Frage nun, wurde die Variante erwägt, vor allem in Deutschland, mit der anderen Minorität in diesem Staat des nationalen liberalen Bürgertums zu koalieren und eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen? Das wäre nämlich die zweite Variante gewesen, statt Anpassung an das nationale Bürgertum und den kapitalistischen Staat oder die kapitalistische Gesellschaftsordnung, mit der Sozialdemokratie eine neue Gesellschaftsordnung, vielleicht in einem Compromesso Storico, ich weiß nicht, wie der ausgesehen hätte, zu versuchen. Ich stelle diese Frage vor allem deswegen, das wird vielleicht Herrn Wandruschka interessieren, dass die Schüler oder die Anhänger Vogelsangs in der Schweiz und die Unio de Fribourg diese Apertura Sinistra versucht haben mit den Sozialdemokraten gegen die Liberalen, aber nachher durch die Gewerkschaften, durch die christlichen Gewerkschaften schließlich abgemurkst worden sind. Sie wollten allgemeine Gewerkschaften, sie wollten nicht den Beitritt zur Regierung in der Schweiz und die eher konservativen Katholiken, geführt von den Gewerkschaften, das ist das Interessante, die haben sich angepasst an den kapitalistischen liberalen Staat und haben diese etwas linksgerichteten, links ist vielleicht falsch gesagt, diese nach einer Apertura Sinistra aussehende Richtung abgemurkt. Frage nun, bestehen solche Tendenzen in Deutschland? Wenn ja, deswegen sind sie nicht durchgedrungen. Tja, kurz mal hinzu. È difficile perché c'è una realtà e ci sono degli stemmi. Posso provare? Ma fallirò probabilmente, ma insomma. Fra l'altro, dice, non essenzialmente, ma fra l'altro, il Verbandskatholizismus, no? L'associazionismo cattolico. Era anche un mezzo per l'integrazione dei cattolici nello Stato. Ora, Lille non ha parlato di una difesa della subcultura, è così, della sottocultura, voleva dire quello? Dei valori. Dei valori, sì, no, è continuo, della sottocultura e dei suoi valori. Io ho l'impressione che, in Italia, e poi mi è sfuggito qualcosa, che in Italia questo avrebbe potuto essere fatto. No, forse nel senso che lei si rende conto che c'erano diverse Italie, no? Sì. L'Italia non era un'Italia, c'erano les Italie, les Allemagne, come aveva detto Quinet in una famosa opera. Cioè il movimento cattolico avrebbe potuto distinguere e salvare delle sottoculture, lei intende, regionali, voleva dire quello? Ah, no. O di centro? È questo che non ho capito. Delle minoranze, ma cosa sono le minoranze? Quali minoranze? Was sie unter Subkultur verstehen. Eh, das ist nämlich das Problem. Il concetto ambiguo, eh vabbè, ma è un concetto che non è univoco. Molti lo intendono in un modo e molti in un altro. Io ho lavorato in questo campo perché ho fatto dei lavori e so che diversi come cosa ne intendo? Vale. Sie müssen definieren, was er hier unter Subkultur versteht. Ja, ich würde unter Subkultur verstehen, eine Kultur, die abweicht von einer Gesamtkultur. Sonst könnte man ja nicht von Subkultur sprechen. Wobei bei dieser Abweichung zwei Dinge notwendig sind. Eine soziale Unterscheidung von den übrigen Gesellschaftsangehörigen. Durch die Verbände in Deutschland hergestellt. Zum Teil hergestellt. Ja, wieso? Die Verbände umfassen Angehörige aller sozialen Gruppen, die es auch bei den Nicht-Katholiken gibt. Daher können Sie also da schon nicht eine. Es gibt keine soziale Gruppe Katholiken gegenüber einer sozialen Gruppe Nicht-Katholiken. Ja. Posso spiegarvi con una posso rovesciare le parti e fare io una domanda a lei? scusi, se lei capisce l'italiano. Guardi, no, io credo, non so, qui bisogna che mi aiuti poi Fonzi a dirmi se ho ragione o no. E Fausto, mi aiuti, mi dici se ho torto o ragione. Per gli studi che ho fatto io, che sono molto pochi in questo campo, ho avuto l'impressione di uno strano fenomeno, per cui l'opera dei congressi, cioè l'organizzazione ufficiale dei cattolici protestatari, perché questo è il paradosso, che protestavano contro lo Stato, anche già a Quaderni, la Gioventù Cattolica, eccetera, non riesce a sfuggire a una specie di nazionalizzazione, cioè riproduce rovesciata la tendenza a formare una specie di un rovesciamento speculare dello Stato nazionale. Cioè di un'organizzazione, di nuovo un'organizzazione su scala nazionale e che dipende involontariamente dai valori di cultura nazionale. Fausto Ponzi è d'accordo, è lui l'autorità in questo caso. Viene contato su scala nazionale quando ancora esiste uno Stato pontificio, ossia i viterbesi che stanno nello Stato del Papa già partecipavano a un'organizzazione nazionale con i bolognesi e era quindi anticipato l'unificazione politica. E quindi accettano quel piano in senso politico, ma finiscono per accettare il livello nazionale scelto dai numerati. No? Quindi anche i cattolici oppositori si muovono a un livello nazionale. E se posso aggiungere ancora una cosa, non mi sembra che siano neanche posti il problema di difendere una cultura subalterna, chiamiamola così, diciamo, una cultura subalterna, sia nel senso regionale. A Roma i piemontesi venivano chiamati buzzurri, no? Come chiamavano? Buzzurri nel senso proprio gente di cui non si capisce la lingua, perché il romanesco è un dialetto potentissimo, vero? Anche il fiorentino non sembra, ma io non, un fiorentino che parla molto fiorentino, becero come si dice, io non lo capisco i piemontesi. Se uno parla svelto, e Stendhal diceva che parlavano arabo i fiorentini, casa, eccetera, eccetera. Quindi tutte queste diversificazioni regionali vengono livellate da un'organizzazione nazionale, vero? E dalla lingua comune, dalla lingua, dal Hochdeutsch, dal Hochitalienisch in questo caso, no? In Germania si direbbe Hochdeutsch, no? Che io ho visto quando ero Flüchtling in Svizzera Alemannica, che era rifiutato il Hochdeutsch per antinazismo nel 44, per esempio. Questo ho notato questo fenomeno. Ecco, questo problema non si è posto ai cattolici, se lei intende la sottocultura in questo senso. Se poi lo intende in senso di soziale Schicht, cioè no. Es erscheint mir sehr schwierig auf die sehr komplexen Fragen zu antworten, was die Subkultur angeht. So könnte man vielleicht sagen, dass die Mehrheit der Katholiken von den geistigen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts in Deutschland weitgehend abgeschnitten worden ist oder sich abgeschnitten hat und auf dieser älteren Stufe stehen geblieben ist, sodass eben sich eine Subkultur insofern entwickelt, als kein aktiver Anteil an den neuen Leistungen der Kultur, der deutschen Kultur mehr zustande kam. Die letzten großen Schöpfungen die letzte aktive Mitwirkung des Katholizismus an der geistigen Deutschland ist meines Erachtens die Romantik gewesen. Und danach hört es allmählich auf und lebt nur im österreichisch-süddeutschen Bereich weiter mit Kölnbacher, mit Stifter und mit Buchner. Also so entwickelt sich eine Art. Ja? Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal sagen, der Grimm Subkultur. Ja, der spuckt etwas ganz anderes herum, als ich eigentlich meine. Ich habe den Begriff Subkultur entwickelt vom amerikanischen Begriff Subculture. Elman ist einer der Hauptpromotoren. Der meint natürlich nicht den Kulturbegriff, den wir Deutschen mitnehmen, also Beiträge an bestimmte geistige Zeugnisse, sondern sämtliche Werte, Verhaltensweisen, Tätigkeiten, alles, was zum menschlichen Leben gehört, sei Kultur. Und diese Kultur ist bestimmt durch ganz bestimmte Grundwerte. Und die Grundwerte unterscheiden ja die Katholiken von den übrigen Subkulturen, der Subkultur der Sozialdemokratie zum Beispiel, in bestimmten Fällen. Die Frage ist nun eben, und das ist meine Frage, ob diese Werte in Italien und in Deutschland dieselben sind. Ich würde es einigermaßen voraussetzen. Der Gegenstand zivile Scheidung zeigt schon, wo das der Streitpunkt beginnt. Damit aber diese Kultur erhalten werden kann, habe ich den Eindruck, sind im 19. Jahrhundert Katholiken in ein Ghetto gegangen. Ja. Sie haben einen Turnverein gegründet, Büchervereine, Lehrervereine und so weiter, wollen sie alle nicht auf, 52 haben sie aufgezählt. Und da ist der Unterschied zu Italien. Die Opera dei Congressi sind zwar ein Dachverband, Opera dei Congressi, aber entsprechen nicht den deutschen Beispiel. Das ist bei meiner Frage. Das ist ganz klar. Vielleicht wobei sich eben diese Subkultur aus der Auseinandersetzung mit den Liberalen und dem Sozialismus und zunächst den Liberalen und dann den sozialistisch-marxistischen entwickelt hat. Wobei die Frage der Integration in den Staat wohl mit einiger Vorsicht zu betrachten ist. Es war jedenfalls nicht das primäre Ziel des katholischen Vereinswesens, sich in den Staat zu integrieren. Dieses Ziel der Integration kam hinzu, aber es war nicht das primäre Ziel, sondern eher die Erhaltung eben jener Valori, der Subkultur oder eben jenes Grundwertkonsens, auf den man sich im katholischen Lager geeinigt hat. Ja, ich glaube, wir können jetzt, Dr. Andermatt ist bereit, die dritte Frage, Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Sozialismus, auf die Diskussion nach dem Referat von Herrn Iserloh zu verschieben. Da werden all diese Fragen ja noch einmal kommen und dann wäre Herr Dr. Suchanek. Meine Frage ließ sich direkt an die letzten Sätze, die wir gesprochen haben, an. Und zwar würde ich die Diskussion etwas leiten wollen auf die Beziehung nach außen hin. Das heißt also, wir haben versucht zu erklären, wie der Verband von innen organisiert ist, wer Mitglied ist und so weiter. Ich würde aber es auch als interessant empfinden, und zwar ist das von Herrn Wilden mehrmals angesprochen worden, auch die Auseinandersetzung zu anderen Konkurrenzunternehmen und hier zum Beispiel auch besonders gegenüber der Sozialdemokratischen Partei. Das heißt also, der Kampf, den beide Organisationsarten um die Masse führen. Das heißt, die breite Basis. Ich würde sagen, also, es kann sein, dass diese Frage sich auch natürlich besser an das Referat von Herrn Iserloh anschließen wird. Oder sogar an das über die Zentrumspartei. Das gehört in den Zusammenhang mit der Morseis-Referat. Das denke ich, nicht ganz wesentlich. Aber weil es hier gerade schon in Herrn Iserloh mehrmals angesprochen wurde. Ich meine, wenn wir jetzt wenig Zeit haben, ziehe ich sofort zurück und mache das später. Das ist vielleicht besser, weil ja auch diese antisozialdemokratische Stoßrichtung immer als flankierende Maßnahme zugunsten der Zentrumspartei gedacht. Wir werden darauf zurückkommen. Wobei schon jetzt gesagt ist, dass es sehr oft und sehr weitgehende partielle Zusammenarbeit in konkreten sozialpolitischen Unternehmungen zwischen Zentrum und SPD gegeben hat. Auch bei Stichwahl. Und auch gemeinsames Wählen bei Stichwahl. Ja, das haben wir schon gehört. Aber ich meine, es gibt trotzdem gewisse Gegensätze, die sich einfach durchgehen. Die eben aus diesen Werten, entstehen. Und deshalb die Frage sollte eigentlich darauf hinauslaufen, wieso hat die Sozialdemokratie im Fach stehen kann, um die breite Masse gewonnen, und die, also diese Vereinigung, die kirchliche Vereinigung, ihn mehr oder weniger verloren. Nein, das ist eben falsch. Die kirchliche Vereinigung haben sich mit ihnen genauso gewonnen wie die Sozialdemokratie im Rheinland. Bei den katholischen Arbeitern, die Massierung der katholischen Arbeiter war Rheinland, Westfalen, Saarland. Im Saargebiet sogar, wo die meisten Gruben im Staatsbesitz waren, daher viel bessere Sozialpolitik betrieben haben, das waren preußische Staatsgruben, ist die Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg viel schwächer als das Zentrum. Und den Kampf um die Stimmen der katholischen Arbeiterwähler, wenn sie so ausdrücken, den hat das Zentrum eben nicht gegen die Sozialdemokratie vor 1914 verloren. Das meint man oft. Das wussten uns die Sozialdemokraten auch sehr genau. Daher waren sie so froh über den Gewerkschaftsstreik. Ja, natürlich. Nicht? Als Karl Marx von dem späten Markt gibt es einen Brief an Engels, wir müssen jetzt unbedingt etwas tun, die rheinischen Pfaffen fangen an und graben uns das Wasser ab und beschäftigen sich mit Sozialpolitik. So, jetzt kommt Herr Italiano un po' forse quest'ultima discussione. Quest'ultima discussione, il dottor Suhani voleva sapere se. Oder übersetzen Sie selbst. Sie, volevo porre la domanda: qual è la differenza tra il movimento socialista e il movimento cattolico per raggiungere le masse, no? Perché abbiamo visto che il cattolicesimo, anche i socialdemocratici, sono in opposizione al liberalismo, cioè c'è la stessa base di un nemico comune. Politica, no? Comunque, no? Però e poi c'è la volontà di raggiungere la massa. Ma io poi ho pensato che la massa fu vinta dai socialdemocratici, però sono appena detto che in certi distretti della Germania, per esempio alla Saar, non è stato possibile che. Nei cattolici distretti della Germania? Sì, nei distretti cattolici sono proprio stati i cattolici, cioè le associazioni cattoliche che hanno vinto la maggioranza sopra i socialdemocratici. Allora così la domanda è. Che hanno conquistato. E poi riprenderemo questa discussione dopo la conferenza sul partito del centro, certo. Perché alle volte vediamo una collaborazione pratica, alle volte un contrasto molto profondo ideologico. Di questo si parlerà. Ist der Leben, Herr Hus? Ist der Leben, Herr Dr. Korn? Ja. Grazie, perché volevo proprio intervenire anche su questo punto. Cioè, non mi sembra che si debba tenere presente soltanto nel confronto, cioè fare un confronto soltanto tra socialdemocrazia e cattolici. Perché in effetti, come ha detto giustamente Repken, in certe situazioni locali, eccetera, hanno vinto un po' tutti e due. Però se noi invece ampliamo il nostro confronto, per esempio scendiamo sul terreno dei movimenti contadini che ha toccato Arno, anche se brevemente, allora noi non abbiamo più il confronto con i socialisti, i quali risultano perdenti fin dall'inizio, date le premesse della dottrina marxista, cioè le premesse fumose e vaghe della dottrina marxista sull'agricoltura, ma noi abbiamo un confronto con i movimenti più o meno conservatori e comunque più o meno legati alle vecchie strutture feudali, alle vecchie strutture dominate dall'aristocrazia, di tipo quindi estremamente gerarchizzato. Se noi affrontiamo questo confronto, cioè vediamo qual è il successo delle organizzazioni cattoliche e delle organizzazioni e delle organizzazioni non cattoliche tra i contadini e apriamo il nostro orizzonte a lungo periodo, cioè non restiamo semplicemente limitati al 1914, io ho l'impressione che alla lunga escano sconfitti in una buona misura le organizzazioni cattoliche e la mia impressione, ma è una semplice impressione da profano, è che questa struttura di subcultura estremamente chiusa, come diceva Hus, con dei valori estremamente forti basati alla base, costituisce da un lato, in certi momenti, un vantaggio per le forze cattoliche perché le unifica e le chiude in sé, ma dall'altro costituisce un grosso svantaggio nel momento in cui queste forze cattoliche devono scendere sulla prassi politica. E infatti non si può negare che al momento della prassi politica, andiamo fuori tempo, ma cioè non credo che sia, al momento della prassi politica le organizzazioni cattoliche, mentre il Zentrum continuava ad essere, avere i suoi elettori fino al 1933, le associazioni cattoliche invece si sono vendute anima e corpo alla propaganda del re e dei nazionalsocialisti e hanno aiutato moltissimo la penetrazione nazionalsocialista nelle campagne, proprio perché su questo punto i valori di base, i valori cristiani, cattolici di base, costituivano un non più un vantaggio ma uno svantaggio. Cioè vorrei che questa mia impressione sia ribadita oppure spinta in qualche modo. Ich glaube, dass wenn man den Vergleich zwischen katholischen Bewegung in Deutschland und sozialistische Bewegung macht, dann muss man auch einen Vergleich im Bereich der Landwirtschaft machen. Dort sind die Sozialisten nicht, gibt es keine Sozialisten, aber es gibt konservative Stärken, konservative Bewegungen. Ich glaube, dass im langen die katholische Vereine, Bauernvereine, werden besiegt, weil die Werte, die grundlegende Werte, die katholische, die religiöse Werte, die diese Subkultur zusammenhält, die katholische Subkultur und die katholische Bewegung zusammenhält, wenn sie einigermaßen ein Vorteil sind, in anderen Situationen können sie einen Nachteil sein. Und ich denke, besonders am Ende, an der Krise der Weimarer Republik, als in der Krise der Landwirtschaft, in der Krise der politischen Regierung, wenn das Zentrum seine Wählerschaft zusammengehalten hat, bis zum Ende, die katholischen Bauernvereine andererseits für den nationalsozialistischen Ideologie sich anfällig war. Darf ich darauf gleich antworten? Der erste Punkt, dass etwas, dass man das Prinzip, dass man nicht nur den Unterschied katholischer Organisationen, sozialistische Organisationen, sondern katholische mit anderen sehen muss, da stimme ich Ihnen voll zu. In Bezug auf die Bauernvereine sieht es allerdings etwas anders aus. Denn die katholischen Bauernvereine, die christlichen Bauernvereine, sind Bauernvereine der kleinen und mittelständischen Betriebe. Die sind nicht Bund der Landwirte. Und sie haben auch in der Landwirtschaft, in der Agrarkrise von 1928 und dann bis 1933 nicht nationalsozialistische Propaganda, sondern Zentrumspropaganda gemacht. Es ist gerade bei mir eine Dissertation abgeschlossen worden über die Verhältnisse in Oldenburg, das agrarisch, katholisch-agrarisch war und protestantisch-agrarisch war. Und weil es sehr gemischt ist, die Dinge ausgezeichnet zeigt. Das Zentrum verliert 28 einen Teil seiner Anhänger, seiner bäuerlichen Anhänger, an die Landvolkbewegung. Und die gehen, die katholischen Landvolkwähler, die agrarischen Protestwähler von 1928, gehen 1930 wieder zum Zentrum, während die protestantischen Landvolkwähler von 1928 ab 1930 zur NSDAP. Das ist eine sehr viel komplexere Angelegenheit und man kann nicht sagen, dass es ist sicher, dass die Verbände, das eigentliche Problem der Verbände in der Weimarer Republik, Schwierigkeit für die katholischen Verbände, kann man weniger an den Bauernvereinen als an den großen Vereinen, vor allen Dingen am Volksverein. Der Volksverein hat am Ende der Weimarer Republik bankrott gemacht. Die katholischen großen Zeitungen machen Bankrott, während andererseits am Ende der Weimarer Republik die katholischen Jugendverbände, die erst im Wesentlichen nach 1918 entstanden waren, in ihrer größten Blüte sind. Bei mir ist gerade eine Dissertation herausgekommen, die Zahlen für 1925 waren von der gesamten Jugend Deutschlands im Alter von 14 bis 21 Jahren 54% der männlichen und 26% der weiblichen Jugendlichen in irgendeiner Form organisiert. Wenn man das jetzt auf katholisch und evangelisch zurückführt, Momentchen mal, von 8,8 Millionen protestantischer Jugendlicher waren 7,25 in protestantischen Jugendverbänden erfasst. Und von 4,4 Millionen katholischen waren 32% erfasst. Mit Mitgliederzahlen wesentlich über den sozialistischen liegen, bei den Sozialisten kann man nicht so vergleichen. Das heißt also, die Organisationsdichte ist auch hier phasenmäßig und schichtenmäßig unterschiedlich. Während Arbeitervereine, zum Beispiel die katholischen Arbeitervereine, da entsteht auch bei mir eine Dissertation, in der zweiten Hälfte der 20er Jahre in ihrem Mitgliederbestand schrumpfen, erweitern sie ihre Zentrale, ihre Organisation und nehmen in den 30er Jahren trotz der Arbeitslosigkeit außerordentlich wieder zu. Das heißt also, die Organisationsgeschichte, die noch weithin unerforscht ist, sieht nicht so einfach aus. Ja, wie soll ich das übersetzen? Cioè praticamente il professor Reck mi ha controbattuto, cioè mi ha controbattuto sulla mia domanda, cioè che è più un'ipotesi di lavoro, e mi ha risposto che effettivamente un lavoro che è stato fatto in profondità nella regione di Oldenburg, dell'Oldenburg, che è una regione a profondità media e piccola, prevalente, mostra come in realtà dal 28 al 32 c'è cioè un momento della crisi economica e soprattutto dell'agricoltura. E invece i movimenti contadini, cioè le associazioni contadine, riescono a mantenere tutto sommato i loro membri, e invece sono quelli che crollano e passano completamente al nazionalsocialismo, sono i membri delle associazioni non cattoliche, delle associazioni protestanti, eccetera. E in più ha portato, cioè per mostrare ancora di più come la situazione si diversifichi sia localmente sia per quello che riguarda i diversi gruppi sociali, ha portato un altro esempio, quello della gioventù, che da dati che ha citato appunto appare chiaramente come i giovani tedeschi fossero, i giovani cattolici tedeschi riuscissero a mantenere intatta la loro organizzazione a dei livelli di partecipazione molto più elevata che i giovani di fede protestante fino al momento della creazione dell'avvento del nazismo. Grazie. Jetzt Herr Brezzi hat sich noch gemeldet. Io volevo riprendere contatto con un tema già introdotto, che è quello del rinnovamento della spiritualità, o di una nuova o presunta spiritualità in quanto associazione cattolica. E pongo la questione sotto forma di domanda. Volevo prima fare questa breve premessa, che ieri mi pare che abbiamo parlato della questione romana come elemento di unità nei paesi di lingua tedesca del movimento cattolico. Ma un autore italiano, anzi più, un autore italiano, cioè Gambasini, e certi luoghi di Gabriele De Rosa, sottolineano come la figura del Papa, l'insegnamento del Papa, siano stati non solamente un cemento di una unità politica, ma motivo di un reale rinnovamento dell'esperienza della vita della Chiesa, della fede stessa generale. E dal punto di vista di un recupero di valori perduti, dal punto di vista di una riesperienza, se mai fatta, di una della universalità della Chiesa. Infatti, nelle parrocchie rurali, perché di questo che si parla, specie nelle parrocchie rurali del Veneto, esperienze parrocchiali o luoghi di vita parrocchiali che non avevano mai avuto contatti né motivi di contatti, alla luce dell'insegnamento papale, della figura del prigioniero del Vaticano, hanno occasione di avere questi contatti, di risperimentare una certa forma di vita. Questo mi pare che non sia un tema del tutto estraneo anche al momento politico, ma soprattutto al momento sociale del movimento cattolico. Perché anzi mi sembra che questo sorto di recupero, se così è stato, che questo sorto di recupero sia funzionale, o comunque sia funzionale a quella serie di attività sociali di cui costituiva come una mentalità, un substrato che lo poteva rendere efficiente e plausibile. In definitiva io volevo chiedere se qualche cosa del genere esiste in Germania o esiste alla base di queste associazioni tedesche. O in alcune zone, in regioni. Ja, darauf würde ich gleich zunächst. Achso, das muss ich jetzt übersetzen. Wollte ich übersetzen? Herr Prezi fragt nur, weist darauf hin, dass in Italien die Gestalt des Gefangenen im Vatikan eine Quelle auch eines spirituellen Lebens gewesen ist, nach 1870, dass hier besonders in den Gemeinden in Veneto man hier Kontakte und hergestellt hat, auch mit Rom und so weiter, die es vorher eben nicht gegeben hat, und dass hier sich daraus eine Erneuerung des religiösen Lebens auf die Gestalt des Papstes hin ergibt und der Frankenpräsident etwas Ähnliches auch in Deutschland. Ja, ich habe ja in meinem Referat darauf hingewiesen, dass die Vereinsbewegung ein Teil der ultramontan konzentrierenden Erneuerungs- oder Defensivbewegung gewesen ist und dass eben die Bewegung sich in enger Anlehnung an den Papst vollzogen hat. Von daher hat die römische Frage, hat der Märtyrer, der Gefangene im Vatikan, hat allerdings auch der Kulturkampf, eine ungeheure Integrationswirkung gehabt, die fortgedauert hat und die sich etwa in Wallfahrten und Manifestationen für den Papst ausdrückt. Von da kann man vielleicht allerdings dann auch auf die Grenzen jener Bewegung kommen, die ich vielleicht nicht deutlich genug genannt habe. Ich habe von der modernisierenden Tendenz gesprochen, aber gerade Herr Aldermatt, glaube ich, nicht Aldermatt, hat dann ja die Subkultur ins Spiel gebracht. Ich glaube, dass eben man vielleicht sagen kann, gerade die ultramontane Ausbildung des Katholizismus mit seiner Konzentration auf den Papst, mit seinem Antiliberalismus, gerade das hat eben eine gewisse allzu geschlossene, ghettoartige Lebens- und Frömmigkeitsform geschafft, aus der die Mehrzahl der Katholiken meines Erachtens nicht früh genug herausgekommen ist, sodass anachronistische Frömmigkeits- und Lebensformen diesen Katholizismus weitgehend bestimmt haben, dass also die Einwirkungen, die von Rom gekommen sind, nicht modernisierend, nicht reformistisch, sondern konservierend gewesen sind. Und wenn Karl Bachem den Artikel schrieb, wir müssen aus dem Turm heraus, und wenn gleichzeitig Karl Muth das Hochland begründete, dann ging es ja nicht nur darum, Protestanten an die katholische Bewegung heranzuziehen, sondern aus dieser Inferiorität, aus diesem geistigen Ghetto herauszutreten. Und ich glaube, dass nur eine Minderheit es geschafft hat, gebe aber zu, dass die äußeren Konditionen sehr schwierig waren. Allora, risponderei all'ultimo intervento che, infatti, il ruolo del Papa, il Papato, ha avuto una grande importanza sul consolidamento delle strutture di questo associazionismo tedesco. Avevo già detto nella mia relazione che queste associazioni si sono sviluppate come elemento del movimento ultramontano e la dottrina ultramontana, cioè questa dottrina di difesa, di autorità, di antiliberalismo Die autorità papale ha creato un certo clima anche di spiritualità, ma anche di atteggiamenti religiosi, politici, sociali, e sia questa persona di integrazione, il Papa, sia il Kulturkampf avevano come effetti una maggiore consistenza anche spirituale dei cattolici tedeschi. Però direi inoltre, anche per cercare di concludere un po' questa nostra discussione molto vasta e molto ricca, che da qui bisogna forse sottolineare più che io lo facevo nella relazione, i limiti dentro i quali tutta quella vita cattolica si è sviluppata. Infatti, la questione romana, il ruolo del Papa e quel antiliberalismo hanno condizionato un po' tutto quel clima spirituale in cui si è svolto il movimento cattolico in Germania, mi pare anche in Italia più o meno. E quando alla fine, all'inizio del nostro secolo, certi cattolici come Bachem, vogliamo uscire dalla torre, quando si impegnavano per una maggiore apertura, allora non volevano attirare soltanto nell'ambito politico i protestanti in un partito popolare interclassista, ma sentivano il bisogno. Sì, ma anche interconfessionale, ma volevo dire anche interclassista. No, volevano uscire da quel ghetto spirituale perché le forme della vita ecclesiastica e religiosa e le forme che in conseguenza si erano sviluppate per tutti gli atteggiamenti sociali dei cattolici erano in gran parte anacronistiche. Allora si cercava di uscire, però mi pare che soltanto una parte è veramente riuscita a uscire ed ad inserirsi nelle nuove forme sia della nuova spiritualità cattolica sia nelle nuove forme della vita politica e sociale. Qui c'è un grosso problema: fino al 1914 tutte quelle cose sono in movimento, poi c'entra anche, come disse anche ieri Repkin, la prima guerra mondiale, che ha stroncato e che ha finito molti di questi sviluppi appena iniziatisi. E dopo la guerra troviamo anche sotto questi aspetti, come sapete, una situazione del tutto cambiata. Lil hat auf die Frage, ob dem politischen auch spirituellen man sieht, dass allmählich wir zum Schluss kommen müssen, wenn hier schon solche wenn hier schon solche signifikanten, unbezweifelbaren Zeichen von Dementia hier oben vorkommen, was denn dort? Und der letzte auf der Rednerliste ist ohnehin Herr Van Ruschel. Ich möchte nur ganz kurz auf das zurückkommen, weil das die Frage, die Herr Drezzi gestellt hat, für Österreich nur darauf hinweisen, dass in Österreich zum Beispiel das Gegenstück zur Görres-Gesellschaft oder die Leo-Gesellschaft ist und dass der Presseverein für die katholische Presse dann nach Pius X. ein Pius-Verein ist. Die Österreicher sind zumindest die führenden Katholiken Österreicher. Es gibt auch eine Unterströmung, die natürlich den Ruf, wir müssen aus dem Ghetto heraus aufbauen. Aber die offizielle Haltung der Katholiken ist bis zum Ersten Weltkrieg so, wir bleiben im Turm, wir bleiben, denn da sind wir, da kann uns nichts passieren. Die Österreicher wollen, also zumindest bis zum Ersten Weltkrieg, im Ghetto bleiben. Was Deutschland betrifft, so möchte ich hier nur auf etwas hinweisen, was ja Herr Lill auch angesprochen hat, nur als ein Beispiel, weil es die Italiener vielleicht interessiert, die Entscheidung gegen die katholischen, gegen die christlichen Gewerkschaften und im Singulari Quadam wurde von den christlichen Gewerkschaftern, deren führende Persönlichkeit ja damals Adam Stegerwald war, über den ich darf ja sagen, solange Herr Morsen ja ein Schüler von mir einmal eine Dissertation gemacht hat. Die Antwort der christlichen Gewerkschaften war der Spruch, Singulari quadam, wir bleiben bei unserem Adam. Das heißt, der Papst kann das zwar sagen, aber wir bleiben bei Stegerwald, wir bleiben Stegerwald treu. Ich möchte dann noch etwas für die italienischen Kollegen sagen. Herr Kollege Lill hat öfters in polemischer Weise sich mit Wolfgang Schieder auseinandergesetzt. Ich möchte nur, damit kein Missverständnis hier entsteht, und ich meinen lieben Kollegen Theodor Schieder hier verteidigen möchte. Er hat damit nicht den Ihnen allen bekannten Theodor Schieder, also den Vater, gemeint, sondern den ja auch längere Zeit in Rom tätigen Sohn Wolfgang Schieder. Eine Arbeit habe ich gemacht. Wie es eben vorkommt, Väter und Söhne sind nicht immer derselben Meinung. Ich glaube, dass Theodor Schieder eher der Ansicht von Herrn Lill ist, als der seines Sohnes Wolfgang Schieder. Und eine letzte Frage wollte ich nur ganz kurz Sie fragen. Sie haben von diesen ganzen Vereinen gesprochen. Wann gibt es eigentlich katholische Sportvereine? Una risposta anche alla domanda del signor Trezzi, volevo solo sottolineare che in Austria l'associazione scientifica che viene fondata dal successore di Vogelsang, Franz Martin Schindler, si chiama Società Leo Gesellschaft, cioè prende il nome di Leone, del Papa Leone XIII, invece le associazioni per la stampa cattolica prendono poi il nome del Papa Pio X, cioè Pius Vereine. E in genere i cattolici austriaci, almeno quelli ufficiali, c'è una sottocorrente naturalmente che drizza le orecchie alle chiamate di Bachem e di Muth, che dobbiamo uscire dal ghetto, mentre diciamo l'organizzazione ufficiale, anche perché il Partito Cristiano Sociale è così ben radicato e perché gli austriaci sono più legati al tardo romanticismo, vuole fino alla prima guerra mondiale restare nel ghetto. Dicono: noi ci differenziamo dalla arte moderna, dalla cultura moderna. Esiste un'arte cattolica che è quella gotica, neogotica, eccetera. Questo perché c'è un contatto fra forma e contenuto, e l'arte moderna è anticristiana. La letteratura moderna, le forme della letteratura moderna sono anticattoliche, anticristiane. Allora prendono vinto questa polemica fra gli austriaci del Kreuzbund e il Hochland di Muth in Germania, gli austriaci prendono la posizione più conservativa. Poi ho soltanto detto per gli italiani che quel lavoro di Wolfgang Schieder contro il quale Lill ha polemizzato, Wolfgang Schieder figlio, che è stato anche a Roma, ma non il Theodor Schieder padre, editore della Historische Zeitschrift, eccetera, e di molte altre cose, presidente della Historische Commission, eccetera, eccetera. Insomma, il padre e il figlio qui non sono, credo, d'accordo. E l'ultima domanda era: da quando esistono associazioni sportive cattoliche? E posso rispondere: dal 1896, il primo festival sportivo internazionale cattolica nella presenza della Santa del Santo Padre era nel 1913. Un momento, scusate, una cosa organizzativa. Domani pomeriggio, come sapete, è libero e quindi è un pomeriggio così di rilassamento. Alle 4 dall'hotel Mayer parte un pullman per San Michele Aladige, che è qui vicinissimo, sono 15 chilometri. dove c'è un museo degli usi e costumi della gente trentina, cioè un museo antropologico che credo che sia uno dei migliori d'Italia, e quindi chi vuole così domani pomeriggio visitare il museo ha tutta l'occasione di farlo, guidato dal direttore del museo, eccetera. E effettivamente direi che merita, insomma. Rilassamento, come ricordista, mi abbia fatto la rilassamento, perché è una situazione pericolosa da rilassare.